Wir haben noch gar keinen Mikrofontest. Ja, alles gut, ne? Was ist denn ein Mikrofontest? Weiß ich auch nicht. Ja, nee, wir haben Mikrofontest. Also wir fangen, wie immer, wie die Vollprofis. Achso, das ist ja wichtig. Da kenne ich ja andere Podcaster, die mir erzählen, wie wichtig das ist, dass man alles sehr professionell, ernst so, und mit gutem Mikrofon und Mikrofontests macht. Richtig, damit nicht so ein Rock. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich muss mal ein Stück näher randrücken, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Ja. Das war's dann aber. Nee, kein Problem. Und da ist eine scheiß Soundqualität oder da ist so ein Fiepen oder irgendwas, das nervt mich total ab. Das kann ich auch nicht hören. Ja, aber also Fiepen, Handy-Einstrahlung, kann ich alles verstehen, oder wenn die unterschiedlich laut sind, wie uns das offline öfter mal passiert. Gutes Stichwort. Aber mal ganz ehrlich, also solange das kann, ich finde, gerade Podcast reicht auch immer noch, wenn du es mit dem Handy zur Not aufnimmst. Ehrlich, die Qualität ist auch nicht so schlecht. Es geht um Audiosprache. Also, sorry, aber manche drehen da auch wirklich, da brauchst du kein hochteures Mikro, das ist alles Firlefanz. Kauf ein H2, benutze das Standardmikro, was da oben drauf hängt, und für einfach normalen Podcast reicht das. Also, boah, das ist doch alles andere ist doch echt albern. Sorry, aber. Es gibt auch Leute, die machen Podcast komplett mit dem Handy, ne? Die haben sich hier oben noch so einen Aufsatz gekauft mit Puschel. Geht auch. Aber da gibt es halt dann diese Fraktion Pritlaff, der ja tolle Podcasts macht, ne? Aber der halt echt auch raushaut, so Texte wie unter 3000 Euro, dann brauchst du nicht anfangen, kriegst keine vernünftige Qualität. Ja gut, dann versteht er unter Qualität aber was völlig anderes. Also aber das finde ich absurd. Ja, das sind auch solche Themen, das sind immer so Meinungsmacher und dann springen alle drauf auf. Ja. Das hast du in der Internetbranche auch. Ja, diese Mahlzeit zuschicken hier von Marley Spoon oder von dem anderen Typen da. Das ist jetzt irgendwie so ein Trend. Ja, aber das ist ein Trend für... Ja, weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Familien sich komplett mit so einem Paket über Jahre ernähren. Das ist die Leute, die durchhaben, irgendwie Hipster, ja. Aber jeder wird das als Best Practice verkauft. Ja, ja. Ich finde das auch völlig übertrieben. Wie gesagt, ich war auch mal auf so einem Podcaster-Treffen hier in Hamburg, weil ich dachte, naja gut, gehst mal hin, hörst mal an, vielleicht kannst du auch was für dich rausziehen, hier für uns, ne? Boah, ey, das war wirklich der Tim Pritlaff Gedenkclub, hatte ich das Gefühl. Also wenn du nicht mindestens einen eigenen Server im Internet hättest, über den du live streamst, da warst du schon, also Mixer, das geht ja gar nicht, da haben ja Fremde deine Daten. Ja, Jungs, ich veröffentliche den Podcast sowieso, ist mir doch scheißegal, wer die Daten da hat. Also das war schon so absurd, diese ganze Diskussion da. Ich bin da auch relativ früh gegangen und werde da auch nie wieder hingehen. Gar nichts gegen die, ist ja okay, wenn sie ihren eigenen Server ins Internet stellen, aber ist für mich ein anderes Hobby und nicht Podcasten. Also sorry, aber das ist doch, nee, weiß ich nicht. Ich finde das scheiße, was sie mir da erzählt haben. So. Ich finde, das entzaubert auch immer, weil du triffst dann immer so auf die Vollnerds. Ja, ja das war da schon so, Mit jedem Thema, ja. Es gibt immer einen, der sich in diesem Thema perfekt auskennt und du sagst dir aber, okay, für mich ist wichtig, es läuft, es ist einigermaßen annehmbar und ich muss jetzt nicht hinten noch einen Loop aufzeichnen. Oder irgendwelche, was spielen die mal ein? So Jingles einspielen. Ja, die müssen ja auch noch professionell erstellt worden. So. Genau, und jeder muss seine eigene Spur aufnehmen. Ja. Am Ende sitzt dann auch einer 3 Stunden da und schneidet die Spur zusammen. Kopiert die alle wieder zusammen, genau. Oh, ja, auf, ja, ich weiß, wenn ich es nicht zu genau wüsste. Ja, ich würde es nicht machen. Bei uns hat sich auch noch keiner beschwert, groß. Außer wenn wir Outdoor gemacht haben. Ja, und da müssen sie halt damit leben. Das ist Outdoor nun mal so, das ist da. Ja, Outdoor finde ich auch mal blöd, weil du fährst dann, das ist genau das, was ich bei anderen Podcasts habe, die dann nicht Outdoor sind. Ja. Du hast leise und laut und bist ständig an diesem Lautsprecherregler irgendwann nervt es. Das werden wir aber umstellen. Ich habe jetzt noch ein Mikro mit langem Kabel, das kannst du dir an Kragen stecken. Und dann haben wir so 3-4 Meter Kabel und damit, glaube ich, können wir schon nebeneinander laufen und damit dürften wir das in den Griff kriegen. Ich stelle mir vor, wie ich an so einer Klippe runterstürze und das Mikro hinhabe und ich sage, oh, aber tschüss, mich, kannst du auch sagen. Ziemlich hoch, scheißegal, was du machst, sprich da rein. Nein, ich glaube, dass, damit kriegen wir das noch besser. Ich will aber trotzdem ab und zu aus live machen. Ich finde das einfach geil draußen. Beim Cachen gehört für mich das dazu. Und bis jetzt haben wir es ja ganz gut hingekriegt. So schlimm waren die Folgen jetzt auch wieder nicht. Also, so, jetzt werden wir mal alles hier anfangen zu starten. Das muss ich mich ein bisschen konzentrieren, damit ich das erstmal. Das ist immer, dass diese zwei Live-Sachen gleichzeitig und dann noch alles, das ist manchmal schon ein bisschen anstrengend. So. Du hast übrigens hier was falsch verlinkt, wollte ich nur sagen. Was? Das wollte ich dir vorher sagen, bevor wir drauf sind. Du hast jetzt zweimal diese. Ja, finde ich nachher. Okay. So, 1000 Mics läuft. Oh Mensch, laber nicht, mach einfach kontinuierlich. Der sich bei. Ich muss ja bei MixLR immer nochmal sagen, ja, ich will das denn. Ja, du Arsch, sonst würde ich da nicht draufklicken. So, habe ich es aber immer. Wollen Sie Ihre Daten jetzt nach Amerika übermitteln? Ja, ich will. Ja. Das stört mich eigentlich auch nicht. So, jetzt müsste man uns da draußen in dem fernen, in dem großen, großen Internet eigentlich hören. 1000 Mics ist auch ein geiler Name. Also wir werden gehört. Das ist gut. Ja, 1000 Mics ist auch so ein echt, das ist so ähnlich wie Open Caching. Ja. Das gibt es, das funktioniert, es kümmert sich nur keine Sau mehr drum. Also Open Caching kommen, also nicht DE. DE ist halt nur keiner, da kümmern sich aber viele drum, aber Open Caching kommen. So ein totes Pferd ist auch 1000 Mics. OpenCaching.de hat dieses Jahr wieder ihre Headquarter-Event. Also ich will ja nichts sagen, aber das jetzt Headquarter zu nennen, wirkt dann auch ein bisschen komisch, wenn man andererseits immer auf Groundspeak rumeiert. Also, ja, das, vielleicht habe ich es jetzt auch nur, aber Hauptquartier nee, haben sie nicht gesagt. Headquarter, nee, da steht, ja? Glaube ich, Headquarter, ja. Aber egal, die leben ja und da. Ich muss es auch mal loben. Jetzt fangen wir zwar wieder völlig wirr an, macht nichts. Ja. Ich muss es auch mal loben. Ich habe jetzt zuletzt wieder ein paar Open Cachings gemacht. Ich lade die jetzt einfach mit rein und habe mal wieder ein paar gemacht. Die waren auch. Naja, mein Gott, sie machte das so. Sie waren da. Sie waren da, genau. Okay. Ich habe einen FTF gemacht, obwohl er schon, ich glaube, 3 Monate lag. Und das in Harburg. Also nicht auswärts, sondern wirklich in Harburg. War aber ein Multi. Sehr wirr, weil da stand drin, du musst diese 3 Tradis suchen. Es war dann aber ein Multi mit 3 Stationen. Also das passte alles hinten und vorne nicht. Aber es funktioniert. Also opencaching.de lebt noch. Weil Mika hört uns auch ab und zu. Also opencaching.de ist sowieso das Geilste überhaupt. Oh, jetzt wollte ich gerade was anderes sagen, ja. Nee, ist ja erst nicht im Chat, dann kannst du ruhig raus. Weil ich finde das natürlich auch ganz toll, dass die werben ja auch damit, jetzt ihr eine kostenlose Alternative für das Hobbying, ja. Für das Hobby, damit das, damit Groundspeak nicht das Hobby total übernimmt. Aber ganz ehrlich, wäre mir doch auch wurscht, oder? Ja. Wenn es mir dann irgendwann zu teuer ist, dann sage ich sowieso, ja, genau, höre ich auch damit. Für mich hat Groundspeak schon immer das Hobby alleine gehabt. Also sorry, ich fand opencaching.de von Anfang an eine tolle Sache, habe das am Anfang auch sogar sehr unterstützt und habe irgendwann schnell gemerkt, ja, es wird aber einfach nicht angenommen. Sorry, ich gönne euch alles, aber es wird nichts werden. Und als dann so Sachen kamen wie diese komischen Safari-Caches, die sie da so geil finden, wusste ich, okay, ihr habt halt einen anderen, also das will ich gar nicht schlecht reden, sondern einfach, ihr habt halt eine andere Vorstellung von geile Caches als ich. Ich hab keinen Bock. Irgendwo fotografierst du eine Windmühle und dann müssen alle irgendwo eine Windmühle fotografieren, dann kannst du ihn loggen. Ich glaube, so läuft das irgendwie. Super, Waymarking oder noch ein bisschen anders. Nee, du musst ja nicht diese spezielle Mühle dann finden, sondern sozusagen irgendeine Mühle. Ja, das ist der Unterschied. Also das Grundkonzept ist Waymarking und dann was anderes draus gemacht. Dann also man könnte auch sagen, für mich war das zu kompliziert. Wer schickt mir jetzt noch eine Yogi 65, schreibt Hi, ich weiß nicht auf welchem. Ach, der schreibt über MixLR, sehe ich gerade. Yogi 65? Yogi 65, du musst mal wenn auf unsere Seite gehen. Für die Konservenhörer, tut mir jetzt leid, muss ich trotzdem mal einmal Bescheid sagen. Du musst mal auf unsere Seite gehen, dann findest du den Chat, der ist bei IRC, bei MixLR wirst du sehr einsam bleiben. Ja. Mehr kann ich jetzt, sonst lies es dir auf der Seite alles durch, ich will da jetzt nicht zu groß drauf eingehen, das dauert mir zu lange, aber also wenn du Chat willst, geh einfach auf unsere Seite, da findest du an der rechten Bereich irgendwo auf die IRC-Verlinkung. Genau, so. Den Channel, der sich dann fangen wir jetzt mal mit unserem... Nein. Okay. Wir fangen an, indem wir den Chat und alle nochmal begrüßen. Ja. Wir haben heute, ich lese nur die ersten 100 vor, Griso 1000, Halfor, Hassel, Interceptor, Mr. Stringer, Polettentapier und den Stellinger im Chat. Und ich stelle fest, ich habe meine Brille nicht auf und ich benötige mittlerweile eine Brille. Das ist ein bisschen erschreckend wenige, finde ich, ne? Sonst haben wir echt mehr gehabt. Also, liegen alle noch im Rausch aufgrund des Fußballspiels gestern. Ja, aber letztes Mal während des Fußballs waren das schon fast mehr als heute ohne. Also das erschreckt mich fast ein bisschen. Jungs, mach keinen Scheiß hier. Ich habe hier 100 Euro für die scheiß Mixer bezahlt. Jetzt will ich auch welche im Chat sehen hier. Oh mein Gott, was ist denn da auf? Oh Gott, ne, da ist ganz viel auf MixlR-Chat los, aber da kann ich jetzt, tut mir leid, da haben wir jetzt keine Zeit für. Jetzt können wir anfangen hier mit der. Ich versuche gerade den Chat wieder zuzumachen, weil ich dann dummerweise angeklickt habe. Wie doof bin ich. Ja, dann fange ich mal an mit vorne. Ja. Wir haben eine Karte bekommen von unserem fleißigen Kartenschreiber, das kann man so sagen, Dr. Ringding. Also ich weiß nicht, wie viele Karten wir schon von ihm bekommen haben. Die ist leider unscannbar. Ja, das stimmt. Ich finde es immer gut, wenn das so ausgefallene Karten sind. Und auch das ist ging die eigentlich als Karte durch oder ist das schon Brief? Karte. Nee, wollte ich gerade sagen, das meine ich war noch eine Karte, ja. Das ist ja toll. Die ist zwar so schmal wie eine normale Karte. Ja, aber faltbar. Das nennt sich Clickstick. Genau. Und er war ein Dann-Gast, Cuxhaven, irgendwie nackt am FKK-Strand, die Sandbänke, die er da verlinkt hat. So kann man das sagen. Ja, ich kriege den Chat nicht wieder zu, ist auch nicht so schlimm. Ich kriege den Ernst auch nicht wieder zu. Ja, egal. Mika hat das Thema, oh Gott, Mika, guck mal jetzt, wie schnell das wird jetzt. Mika dabei, oh, jetzt kommt sie aber an, jetzt endlich. Guck mal, Raum habe ich mal ein bisschen gedroht hier, dann kommt sie alle an. So, und Yogi 65 ist auch drin. Mika, wir haben nur Gutes über uns hier gesagt, ja. Was auch sonst. So, jetzt, achso, Postkarten, die hast du von Dr. Ringding. Habe ich. Ja, genau. Dann haben wir noch eine zweite von ihm gekriegt, als auf den Sandbänken von Cuxhaven oder wie ich es war. Nee, das ist doch die hier. Achso, nee, sorry. Nee, zwei. Dies ist die zweite. Das ist die unscannbar, genau, ja, von Dankas. Und das andere heißt, so, ist die das ist mal ein guter Hörer, der schickt gleich zwei Karten. Ja. Dann kam eine von meinem Freund Mixi. Ja. Hast gesehen, mit Familienbild in der Mitte. Ja, genau. Die fasste sich allerdings ein bisschen komisch an. So ein bisschen labbrig, so ein totgefriedener Frosch irgendwie. Ich fand's ganz komisch. Also die Karte fand ich echt geil, weil wie gesagt, Familie, Kinder, alles mit drauf. Die sah total seriös aus, oder? Ja. Also und meine Frau sagt auch, guck mal, der hat aber eine hübsche Frau. Ja. Ich hab gesagt, wieso nicht? Also, das ist auch so eine Bemerkung. Nee, das fiel dir denn auf. Wieso nicht? Ich dachte, das wäre so ein Katalogbild, weil das gibt's ja auch mal. Also, weißt du meinst früher? Kinder und Frauen? Ja, so die hat er sich so ausgesucht, so die schicken mir bitte. Kommen Sie mal bitte hierher, stellen Sie sich mal hier hin, wir machen kurz ein Foto. 14 Tage Rückgaberecht. Nee, also ernsthaft. Nee, also wirklich schöne Karte, hat mir gut gefallen. Ja. Das waren die Postkarten schon, ja. Leute, es ist jetzt Urlaubszeit, wir erwarten ganz viel, ich meine, wir sind auch irgendwie im Urlaub, aber wir erwarten natürlich ganz viele Karten. Selbst ich schreibe dir eine, ich muss mal hier kurz die Adresse abfotografieren, damit ich deine Adresse habe. Also ihr seid die Geilsten, ist nett im Chat, aber ich möchte schon, ihr seid die Allergeilsten stehen haben. So, was haben wir noch? Und ihr habt den längsten. Du kannst das sowieso nicht senden, du Pappnase. Nee, aber ich will abfotografieren, dann habe ich die Adresse gleich. Okay, dann können wir auch verstehen. Meine Adresse kriege ich auch so gegeben. Ja, aber weißt du, ich mache feiern eine Woche nach Turkmenistan und ich weiß nicht, ob ich da Internet habe. Weiß nicht. Keine Ahnung. Vermutlich so ein 100er DSL per Kabel. Ja, stell mal vor, am Arsch der Welt. Selbst die Mongolen haben in ihren Zelten, wie auch immer die heißen. Noch schnelleres WLAN als wir, ja. Genau. Dann haben wir hier, warte mal, Stolz, jetzt hätte ich ja was verdrückt. Wir sind immer noch bei der letzten Sendung sozusagen, das waren die Postkarten. Ja. Dann haben wir, also was mir auffiel, weil wir da auch kurz drüber gesprochen hatten, ja, in der letzten Sendung. Ja, 10 Minuten, ne? Die Reaktionen auf Essen. Ja. Das war irgendwie gar nichts, ne? Also keine Artikel, kein Film irgendwie. Also ja, es kam so vereinzelte Kleckerweise ein ganz bisschen. Aber insgesamt, also das gar nichts gegen Essen, ich war ja nicht mal da, kann ich beurteilen, aber es kam so gar nichts irgendwie. Ja, also der Grundtenor, ich meine, gab es auch keine Aufreger-Themen, glaube ich. Der Grundtenor war, es war toll. Es waren 3 Events, jeder hat sich das so angeguckt. Ja, aber vielleicht richtig toll auch ein bisschen ab. Nee, so richtig toll kann es auch nicht. Irgendwie, es war weder toll noch schlecht, sondern es war irgendwie. Es ist nicht passiert, hatte ich manchmal das Gefühl. Also ganz seltsam. Ja, ich weiß auch nicht, was du mit dem Giga da noch. Ist das, ich meine, ist jetzt auch nicht mehr das erste Giga, ist auch nicht das zweite Giga. Aber so die supergeile Location und was sie da alle vorher getötet. Also es geht gar nicht gegen das Event, sondern ich war einfach verwundert, dass so wenig durch den Blätterwald gerauscht ist bei uns hier. Ja, ich glaube, also die Events werden ja an dieser Gegend gemacht, weil da einfach viele Leute leben, viele Geocacher leben, hoher Einzug ist. Ja, und wenn du da wirst, dann wirst du schon mal in der Zeche gewesen sein. Also das ist für dich jetzt keine Neuerung. Stimmt. Und für Außen, also es weiß ich nicht. Ich glaube, Events werden auch schlicht und ergreifend belangloser. weil es einfach zu viele gibt. Nee, also ich habe einen Bericht gelesen, wo die, ich glaube, das war wieder Saarfuchs, der macht das ja immer, Saarfuchs? Ja, der schreibt relativ viel. Der schreibt immer, ich glaube, der hat auch noch eine Führung mitgemacht. Das soll wohl ganz gut gewesen sein, wenn du noch nie eine Bergwerksführung mitgenommen hast. Ja, oder klar, wenn du dich dafür interessierst. Wenn du dich dafür nicht interessierst, dass schon mal ein Bergwerk war, dann ist das jetzt, ich meine, also ich fand es jetzt auch nicht schlimm oder unangenehm, also es fiel mir halt nur auf. Normalerweise wirst du ja, das Wochenende brauchst du Twitter und alles ja nicht mehr benutzen. Weil es ist ein Dosenhausen. Essen kommt bestimmt noch was aus Dosen. Ach so, der Dosenhausen ist doch hier der TJ und so. Komm, ach so, noch das. Ja, also musst du, kannst du auch fragen. 76. Ja, wie gesagt, ich habe auch nichts von mitgekriegt, war ja nur so, ja. Genau. Wir kriegen übrigens noch eine Karte von Halvor aus Tallinn. Da habe ich viel mehr mitbekommen. Und ich war echt ein wenig traurig, da nicht gewesen zu sein. Echt? Ich nicht. Also mir taten eher so ein bisschen jetzt die Leute, die, also ich muss mal immer ganz vorsichtig formulieren, die jetzt dahin gefahren sind und das auch über alle Kanäle natürlich schön unauffällig gestreut haben. Man möchte ja auch ein bisschen, finde ich auch gar nicht negativ, mache ich ja genauso. Man will ja auch ein bisschen zeigen, wo man ist und so. Und so überhaupt keine Reaktion drauf kam, weil alle viel mehr mit Fußball beschäftigt waren. Ja, das auch, aber so völlig unter, ey. Halvor hat das ja in unsere WhatsApp-Gruppe ein bisschen gestreamt. Okay, und da macht das ja noch was anderes an. Aber so Facebook, Twitter, da ging das alles, merkte man völlig also unter. Die hatten auf jeden Fall schon mal geileres Wetter. Ich habe einen geilen Strand gesehen. Das Essen war gut, was es da gab. Und ist vielleicht auch so, ich meine, Tallinn ist echt schon ein Stück weg, ja. Wenn du da, wenn du da so alleine hinfährst oder zu zweit, ist vielleicht, du fühlst dich einfach irgendwie geiler, wenn du mit einer Gruppe da bist. Und da rennen vielleicht noch andere auch in dem Hobby rum. Also ich hätte jetzt aber auch gar keinen Bock gehabt, da durch Russland noch zu fahren. Na, das ist ja, also das auf keinen Fall. Ganz ehrlich, da fliege ich irgendwann mal nach Moskau, habe ich den Punkt auch. Also, oh nee, das war mir alles. Aber so nach Helsinki, das Ding, das hätte ich auch gemacht. Das ist ja nur eine Fährfahrt. Ja, aber was willst du, ehrlich gesagt, in Tallinn, da, ich ganz ehrlich, und vor Ort triffst du nur deutsche Gesichter. Ja, das ist so. Also das fand ich an diesem Event schon so völlig, was will ich denn da? Da treffe ich die gleichen Leute wie in Essen, wie in Erfurt, wie in sonst wo. Ich vermute, dass da kein einziger Tallinn da war. Aber es ist doch billiger. aber nee, also ich fand das alles sehr seltsam. Aber war für mich auch nicht von Interesse, von daher, da haben sie wohl Spaß gehabt. Siehst du, Herr Halvor sagt, das war das kleinste Mega, welches sie je besucht hat. Wahrscheinlich haben sie nicht mal 500 Leute geschafft. Na, dann war er vermutlich nicht in Stade. Also gar nicht böse gemeint, sondern Stade wirkte echt, fand ich, also da fehlt nur so diese Büsche, die im Western so durch die Stadt treiben. Dadurch, dass die da halb in der Stadt waren. Genau, was ich mir vorher auch gesagt habe. Die Hälfte hängt in der Stadt rum und nur die Hälfte hängt auf dem Event rum. Das auch noch auf 3 Tage verteilt. Das wirkt nicht wie ein Mega, das wirkt wie ein Stammtisch. Und das ist gar nicht böse gemeint, sondern es ist einfach Realismus. Stade war mehr los, er war da. Siehst du, er sagt doch nur, Stade war mehr los. Also waren in Stade 3 und in Tallinn 2. Oder, egal, also die sind ja auch durch, die Events. Wir können da nicht so viel zu sagen, wir waren nicht da. Und sie haben ja ihre Berechtigung. Wenn genug Leute kommen und sie mega werden, alles gut. Ja, aber das wäre für mich nochmal so ein Grund, so ein Event, so ein Mega-Event aufzusuchen. Einfach ein anderes Land, wo ich Bock habe hinzufahren. Ja, und eine schöne Stadt, die man noch nicht kennt und so. Ja, sehe ich genauso. Aber Tallinn war mir jetzt einfach, also ganz ehrlich, ich hätte da überlegt, da hinzufliegen, schön ein Hotel zu nehmen, ein ganzes Wochenende da zu bleiben, aber noch vorher, hinterher einen Tag, bis ich die Anmeldung gesehen habe. Und da habe ich gesagt, nee, sorry, da fahre ich nicht hin. Da treffe ich 500 Deutsche, da habe ich keinen Bock. Also ehrlich, das würde mir diesen ganzen Urlaubsspar schon verderben. Da will ich dann auch andere Nationalitäten kennenlernen und nicht nur Deutsche auf diesem Event. Und so, da müssen echt viele gewesen sein. Das ist, wie gesagt, das ist nicht böse. Oder? Wir fangen ja gleich sonst wieder was an, alle auszudeuten aus solchen Sätzen. Ist es gar nicht. Aber wenn ich in so ein Land fahre, will ich nicht Deutsche treffen. Also ich mache da immer so ein schwarz-rot-goldenes Stirnband, damit man mich auch gleich erkennt. Ja, also ich, sagen wir mal so, als ich das Flugzeug der Air Baltic gesehen habe, war ich eigentlich ganz froh, dass ich nicht darüber fliege. Fahr doch am besten noch mit zum Hakenkreuz binden, da warst du richtig freut. Ja, hallo, ich bin wieder da. Nein. Folget mir. Nein, okay. Also ist ja auch nur als Rückblick auf die letzte. Wir sind immer noch bei der letzten Sendung. Da haben wir über Hoeks Buch gesprochen. Hoeks ist gut. Hoekers Buch. Hoeks. Das fand ich echt witzig, weil das hat sich ja jetzt so ein bisschen zumindest schon mal gleich mal relativiert. Jetzt war er wohl irgendwo, ach auch auf Essen, genau. Und da kam dann auch was über Facebook. Da ist die Formulierung jetzt schon, hallo, der Travel Diary Verlag bringt den ersten offiziellen mit Groundspeak abgesprochen Geocaching Guide heraus. Hört er auch unseren Podcast oder wieso formuliert er das da jetzt so? Das trifft es auch langsam eher. Ich meine, den Satz alleine finde ich schon geil. Den ersten mit Groundspeak offiziell abgesprochenen Geocaching-Guiding-App. Ich stelle mir so die Frage. Hi, hier ist Bernhard. Jeremy, bist du es? Ja. Ich will ein Buch schreiben. Ja, ist okay. Also, Ja. Ja, das ist dann halt so. Also er hat selbst ein bisschen relativiert. Es ist nicht das erste offizielle Buch oder der erste offizielle Guide, sondern nur der mit Groundspeak abgesprochene erste offizielle Guide. Dann gibt es noch ein zweites Buch. Das Oschmann-Buch. Ja. Also Oschmann müsst ihr sonst googeln, wenn ihr nicht wisst, wer es ist. Ich muss das auch machen. Das ist der meine Castingshow gewonnen hat in Sat.1. Und er ist dann jetzt Comedian und Ich habe das Gefühl, dass wir im Cashen diese ganzen, die ganz knapp am Dschungelcamp vorbeigekommen sind, also oder nicht mal ganz darin geschafft haben, die schreiben Bücher über Geocaching. Jetzt kommt Ingo Oschmann, der schreibt jetzt auch ein Buch. Ich will auch gar nicht zu viel davon haben. Mir fielen nur so zwei, drei Kleinigkeiten auf. Also im Start steht schon mal, es ist das erste Buch der Welt, also wir reden nicht mehr von Deutschland, wir reden von der Welt gleich. Worldwide. Mit dem jeder direkt loslegen und sofort selbst einen Geocache finden kann. Also den Satz finde ich echt schwierig. Was fand der Oschmann mal Big Brother aus? Boah. War der wirklich da? Ich weiß es nicht. Wie kann ich zu sagen? Traveling Jack Drone, ganz dünnes Eis. Von was denn? Ich weiß gar nicht, wovon er redet. Ja? Und in dem Buch steht dann als nächstes auch noch drin, zum Beispiel offiziell festgelegte Kescher Grundausstattung. Das steht original so in dem Buch. Ich frage mich, wo dieses Wort offiziell, wie das jetzt, wo er das hier, also wer hat das festgelegt, diese offiziell festgelegte Kescher Grundausstattung. Es gibt dann auch noch die erweiterte, aber ne? Also fand ich sehr, sehr spannend. Also ich fand diese kleinen Weisheiten ganz interessant. Kann ich das eigentlich jetzt zitieren hier? Ja. Oder nicht? Also er kann uns ja verklagen und dann müssen wir rausrücken, woher wir es haben und das werden wir nicht tun. ist uns halt so zugeflogen. Ja, manche Köche sind wie Wein. Je länger sie liegen, desto besser werden sie. Warte mal ganz kurz. Hat das Buch einen GPS-Empfänger drin? Nee, aber Koppers. Nee, vermutlich meint er auch nicht cashen damit. Er meint, damit kannst du dein Geschäft im Wald erledigen. Ich weiß es nicht, aber nee, sorry, das war mir zu dick aufgetragen. Welche Weisheit hattest du noch? Ich habe es gerade gesagt, ich will jetzt hier nicht zu viele Zitate rausbringen. Wer es lesen möchte oder wer es sich kaufen möchte, kann das ja gerne tun. Ja, Gottes Willen. Das geht wieder nicht darum, dass wir irgendeinem verurteilen wollen, weil er sich das Buch kauft. Gottes Willen, ey. Ich fand auch ganz, ganz gut, wie aus dem Wort Geocaching daraus so, also weißt du, so die einzelnen Buchstaben irgendwas zugeordnet hat. Ja. Und bei C ist natürlich echt schwierig. Aber da auf Cosa Nostra zu kommen, ist schon, naja. Also, Hoekers Buch finde ich ja wenigstens noch, da kann ich an der einen oder anderen Stelle, ich kenne allerdings auch nur das erste von ihm, da kann ich schon an der einen oder anderen Stelle, damals habe ich auch gelacht, doch, fand ich ganz nett. Das waren schöne Geschichten, das hat er okay gemacht. Also leichte Literatur über das Cachen, wie er selber losgeht, das fand ich völlig okay. Oschmanns Buch, also wir reichen diese paar Ausschnitte vollkommen, um zu wissen, ach lass mal, muss ich nicht wirklich haben. Ja, ich lese auch, also ich weiß auch nicht, man soll ja immer nicht von sich auf andere schließen. Es ist tatsächlich so, dass ich viele Bücher lese, zu unterschiedlichsten Themen, aber ich vermeide es doch einfach, ein Buch über Geocaching zu lesen, weil das bringt mir relativ wenig. Ich finde schon, so Thriller, die da, hatten wir beim letzten Mal auch drüber gesprochen, die da in den Kontext reingezwungen werden, äußerst schwierig. Jetzt kannst du warten, aber die rote Linie ist jetzt auch drüber. Ja. Also das mit den Krimis, da gebe ich dir, kann ich mir auch nicht so recht vorstellen. Da muss ich aber ausnahmsweise, das wird jetzt wieder keiner glauben, sehe ich, dass ich echt bin, der das sagt, aber da muss ich den Ruhecker mal verteidigen, sein erstes Buch, das habe ich als Hörbuch, glaube ich, schon irgendwie geschenkt bekommen. Ja. Genau, das habe ich zum Geburtstag, glaube ich, bekommen von Mama und Papa oder so. Und das habe ich reingehört und doch, das fand ich witzig, weil du hörst ihm zu und so, du erwischst dich selber immer wieder bei etlichen Sachen, wo du sagst, ja, da war ich auch und dann grinst du doch so vor dich hin. Aber eins davon kann ich lesen und dann kenne ich sie auch alle. Ja, das ist... Und er hat es gut geschrieben, es war wirklich launig geschrieben, muss ich sagen. Ja, das ist, finde ich auch wichtig, dass so ein Buch immer so ein bisschen launig ist. Ja. Ich finde es nur, wenn ich... wegen Location hast du gesagt, da war ich auch und das kannst du so ein bisschen erinnern. Ja, auch nicht auf seine Erlebnisse so teilweise. Okay. Wo man einfach was vergessen hat, verloren hat, kein Schreiber dabei und dann machst du so ein bisschen weißt du, das liest du einmal. Und ja, genau. Buch ist einmal. Dann halt schwierig. Ja. Ich mag halt so Bücher, wo ich mich relativ gut auskenne, finde ich halt schwierig. Ne? Deswegen lese ich auch nie den Duden. Aber wie gesagt, dann fangen sie an, alle so einzuschreiben, dann wird es auch sinnlos. Ja, eben. Naja, egal. So. So, da haben wir noch ein letztes zum letzten Mal. Brockhaus gibt es nicht mehr als Buchform. Ich muss es Achso, ja, stimmt. Nur so am Rande, weil es fiel mir auf, ich hatte ja diesen Artikel Sommerloch geschrieben und es entblödete sich wirklich gleich wieder einer, wie immer. Wir kennen ihn, wir nennen ihn nicht, weil das wissen die Leute alle selber, der chinesische Kopierer. Musste natürlich gleich wieder rumtönen, dass er dieses mit dem Sommerloch-Problem so gar nicht kennen würde. Vermute ich mal, dass er das war. Ich weiß ja nicht, wer es dort geschrieben hat. Aber man sieht, auch andere Geocaches haben scheinbar so wenig zu berichten, dass sie sich wieder versuchen, über uns zu profilieren. Ne? Wenn man selbst nichts hat, was soll man tun? Vor allen Dingen über uns sich zu profilieren. Also ja, sie reiben immer, sich dann, versuchen sich dann an uns zu reiben. Oder ich weiß nicht, wie geht das? Schuppern. Ich mache mir das Bild nicht gar nicht vorstellen. Das hat sich immer so, wenn an dir geschuppert wird. Soll er reiben? Der hat sowieso nicht alle. Das ist auch nicht so wichtig. Fiel mir halt nur auf. Ich lese auch nur die Überschriften immer, weil die, wie gesagt, ich kriege ja, das ist der einzige Nachteil an diesem GC-Blogs über Twitter. Du kannst nicht die aussortieren, die du gar nicht hören oder sehen willst. Das macht mal ein bisschen schwierig. Geht nicht, genau. Wenn du den anderen, geht auch nicht. Ich lese dann aber auch nur die Überschriften, die finde ich dann ja auch wieder ganz okay, dass man auch mal sieht, okay, was machen andere, damit man nicht alle das Gleiche machen, finde ich es auch nicht schlecht. Bei denen habe ich am Anfang reingehört und die sind okay, aber da ist halt einer bei, wo ich sage, nee, lass mal, das muss ich nicht hören. Versucht jetzt da die große Eminenz im Hintergrund zu machen und wirkt aber genauso dämlich wie vor 5 Jahren. Also, Also ich ziehe mich da komplett raus. Ich habe, wie gesagt, ich kann es nochmal wiederholen, 3 Blogs bei Feedly drin, mehr nicht. Das spart mir auch, sehr häufig Popherzen jucken, wenn ich so andere Berichte dann sehe. Oh, guck mal, so. Traveling Jack hat unseren Evernote gelesen. Wie hat er das jetzt geschafft? Geil, also erstmal haben wir uns nicht gerieben, sondern wir hatten wilden Sex nach der Schlammschlacht. Und hier sind sie wieder, die fiesen Patriarchen des Geocachings. Aber die Bilder und Videos dürfen natürlich nur die Teilnehmer und die Supporter gucken. Deswegen, Traveling Jack, tut mir das jetzt leid. Ja. Du darfst nur dieses harmlose Bild sehen, wie ich praktisch, das war das Vorspiel. Ja. Nein, ich wurde schön umarmt. Mhm. Und wer jetzt gar nicht mitgekriegt hat, wovon wir reden, es ging um die Marschmöpse. Die Matschmöpse. Marschmöpse ist, naja. Das war ja bei uns im Blog oft genug zu lesen, aber manche merke ich, lesen den Blog gar nicht, sondern hören wirklich nur den Podcast. Ja. 22 Mädels oder 20 Mädels waren es insgesamt am Anfang, glaube ich. Die meisten Geocacherinnen sind in am Arsch der Welt. Stadt Ollendorf. Ja, genau. Am Arsch der Welt, ja. In Stadt Ollendorf. Durch den Matsch gelaufen. 4,5 Kilometer waren es, glaube ich. Sind irgendwie die Letzten geworden, so wie ich das festgestellt habe. Ja, sie sind aber auch in der letzten Gruppe gestartet und sind dann aber auch wirklich, sie haben sich also sehr viel Zeit gelassen. Heiko und ich haben gesagt, wir fahren da hin, gucken uns das an. 2 Stunden fahren wir langsam auch wieder nach Hause. Wir sind einen Tag vorher angereist und so, ne? Ich glaube, 4 Stunden haben wir gewartet, bis die dann wieder reinkamen, die Mädels. Aber wir haben gesagt, den Respekt haben wir jetzt. Okay. Also, ne? Gab es noch auf dem Weg einen Schuhladen oder warum? Nee, sie wollten alle zusammen reinkommen und ich weiß jetzt gar nicht, wieso sie nicht schneller waren, aber ich denke mal so, wie jetzt, es geht ja um Frauenzimmer, ist ja bekannt in der Szene. Ja. Die hat ja nun das Gott sei Dank alles heile und gesund überstanden und ist ja wirklich krebsfrei. Mhm. Aber ist natürlich, glaube ich, auch noch, ich weiß es nicht, aber ich vermute auch mal jetzt körperlich natürlich noch angeschlagen nach, ich weiß nicht, wie viel Chemo sie da durchgemacht hat. Also da kann es auch nur, da weiß man wieder, wie gut es einem geht. Und sie ist aber Gott sei Dank durch und deswegen sind die halt auch relativ langsam da durch. Und mit 20 Mädels, die müssen sich unterhalten, schminken, oder kann dauern. Ihr könnt diesem Team übrigens, das gibt's noch, auf Facebook folgen. Das nennt sich Team Matsch Möpse, Möpse mit OE geschrieben. Da findet ihr sie. Ja. Und wie Traveling Jack gerade in den Chat streut, am 3.9. gibt es eine derartige Veranstaltung auch in Köln. Ja. Alle sind wieder dabei und diesmal läuft auch TJ mit. Nee, sind nicht alle wieder dabei, das ist eine andere Gruppe. Das andere ist wieder Gruppe. Frauenzimmer, aber sie läuft dieses Mal mit diesen... Mit TJ. Wir sind Helden, heißen die, glaube ich. Ach so. Und TJs Brüste sind zwar schön, aber sie wollten ihn trotzdem nicht mitnehmen. Das hatten wir schon geklärt über... Also er hätte schon von der Menge hätte er vielleicht mithalten können, aber ja. Also er läuft nicht mit, er suhlt sich da nur im Dreck. Also die sahen schon geil aus, als sie im Ziel ankamen. Das war schon eine einzige Matschklumpen, der da reingelaufen kam. Ja. Dann mussten sie tatsächlich nochmal durch so ein Wasserbecken durch. Ist das eigentlich kalt, das Wasser? Ja. Ach so. Am geilsten war auch, danach dürfen sie dann duschen gehen. Die Duschen sind draußen, ohne irgendwas drumherum. Also einfach auf der Wiese stehen, 10 duschen, dann dürfen sie sich dann duschen. Und so sahen die danach dann auch immer noch aus. Also irgendwann kam dann Enzyklia, die macht ja auch einen Podcast, die kam dann vom Duschen zurück. Im Gesicht hing überall noch so Matschklumpen teilweise rum. Das war schon richtig cool, die Aktion. Also das muss ich echt lassen. Also die hat noch Aufgaben zwischendrin. Du musst jetzt auch wirklich tauchen, durch Schaum durch. Es gibt da auch einen Film, den, bei uns ist er, glaube ich, auch verlinkt, genau, guckt euch den an. Wer mal eine geile Show erleben will und eine Menge Spaß erleben geile will. Geile in Anführungsstriche, ja? Nee, ich habe auch jetzt gedacht, wenn das mal nicht so eine sexistische Version wird, aber gar nicht. Nee, kann man nicht sagen. Also erstmal sieht das echt nicht sexy aus. Also die Mädels schon, aber die sehen dann eher aus wie so Yetis, wenn die reinkommen, weil die sind wirklich von oben bis unten richtig. Es gibt Leute, die schuppern sich an Bäumen. Also. Ja, okay, aber also da musst du schon sehr speziellen Geschmack haben. Also habe ich echt am Anfang auch den Video, habe ich lange überlegt, veröffentlichst du das, weil ja, dann kommen die Ersten, die da vorsitzen und ruckelige Bewegungen machen. Nee, also das war es gar nicht. Sondern das war einfach eine große Gaudi. Es waren auch erstaunlich wenig Zuschauer da. Ja, das Wetter war ja nicht so toll. Also ja, okay, das auch. Für den 3.9. in Köln können wir ja ein bisschen mehr mal Zuschauer erwarten. Ist wirklich für einen guten Zweck. Also, nee, wenn ihr auf sowas steht. Nippelwetter war es nicht. Kann es auch nicht sein, weil da so viele Nippel dran klebten, als sie reinkamen. Nee, aber wer echt mal eine Gaudi erleben will. Und ich würde auch eher zu den Mädels gehen. Tag vorher sind wohl die Männer gelaufen. Eine dreimal so lange Strecke. Also das war dann so richtig leistungsmäßig auch die Geschichte. Ich glaube nicht, dass das so die Gaudi war. Als die Mädels da reinkamen, die haben da auch eine Show gemacht. Muss man die lassen. Also ganz ehrlich, ich würde nirgendwo hingehen. Aber wenn man da drauf ja, Bock hat, sollte man es machen. Ich meine, Stadt Oldendorf liegt nun wirklich am Arsch. Ja, das ja. Aber es ist ja, glaube ich, das Einzige, so weit außerhalb liegt. Die anderen Veranstaltungsorte, guckt einfach auf Muddy Angel ran. Ja, ich meine, Köln liegt in der Nähe von Düsseldorf. Das geht ja nicht. Ich wollte gerade sagen, ist ja nicht ganz so weit weg. Stadt Oldendorf war, glaube ich, der einzige Ausreißer. Die anderen lagen mehr zentral. Ist mal witzig, kann man sich angucken, es gibt gut Essen, Trinken rundherum, man kann da in Ruhe rumlaufen oder auch unten sitzen und warten, also da kann jeder wie er mal. Also ich fand's gut, dass wir es unterstützt haben. So, wir kommen halt überhaupt nicht voran, ne? Na egal. Wir haben da nicht so viele Themen, wir sind noch im Sommerloch. Ja, das stimmt, also ich finde auch, es ist ein bisschen Sommerloch. Ich meine, klar, wir können jetzt auch wie die anderen immer über das Gleiche berichten, aber finde ich jetzt auch nicht so spannend, also sollten schon gute Themen bleiben. Muddy Angel Run. Genau, Muddy Angel Run. So heißt es, genau. Und kann man immer hingehen, alles, was da Geld fließt, geht in Krebsforschung. Das ist also auch noch für einen guten Zweck. Irgendwie ist das alles komplett eine runde Geschichte. Kann man ja nichts verkehrt machen. Und ja, Stadt Oldendorf liegt wirklich am Arsch der Welt. Wir haben in Grünspan übernachtet oder Grünplan. Den grünen Plan. Guck mal, Kleider ist schon aus dem Chat, der fährt schon los. Ja, schnell weg, damit er hinkommt. Nee, also man kann auch schön übernachten. Wie gesagt, wenn, kann ich empfehlen, grünen Plan. Da gibt es so ein Posthotel. Das war aber ein sehr schönes Hotel. Gutes Essen, gutes Trinken. Passt. Gut. So. So, haben wir Werbung. Jetzt kommt der Werbeblock. Kommt die nächste Werbung. Ja, stimmt. Das war ja auch Werbung. Wir machen ja, also muss man immer wieder dazu sagen, Werbung 1000 Mikes ist weg. Nee, eigentlich dann nur bei dir. Muss man neu verbinden. Sollte funktionieren hier eigentlich. Ja, wir machen ja eigentlich keine Werbung, aber wenn mal einer fragt, dann kriegt er auch eine Antwort. In dem Fall habe ich genauer nachgefragt. Es geht also um einen Shop, der auch wirklich nur für einen guten Zweck gegründet wurde, sozusagen. Genau. Ich sag's dir gleich, ich habe es natürlich wieder zugemacht. Ja, genau, die Shop-URL suche ich jetzt gerade. Ja, aber da kann ich sonst hier auch gucken. Mehrcoins.de. War das richtig? Das ist gut, dass das bei dir anzeigt, bei mir nämlich nicht. Mehrcoins.de. Doch, genau, www.mehrcoins, also mit EE, wie das Mehr, ja. Coins.de zusammengeschrieben. Warum machen wir Werbung dafür? Also ich sag mal so, ich bin da eigentlich eher neutral gewesen, weil ich diese ganze Seefahrtsrettung, habe ich immer so meine Probleme mit. Also nicht mit der Seefahrtsrettung an sich, aber ich bin immer noch der Meinung, sowas sollte der Staat bezahlen und nicht durch Spenden gemacht werden müssen. Aber Wurst, kann man sehen, wie man will. Wer dafür mal was Gutes tun will, kann da eine Coin kaufen. Deswegen passt es nämlich auch ins Geocaching bei uns hier rein. Genau, es gibt drei unterschiedliche Coins. Ja. Also eine Coin in drei unterschiedlichen Facings, oder nennt man das Facings? Ja, leider sind die, also man muss mal dazu sagen, das hatte ich per Mail von denen erfahren. Also es ist so, dass das Original-Emblem die Brüste blank hat von denen. Ja. Und auf der Coin mussten jetzt Muscheln auf die Brüste, weil Amerika das sonst nicht durchgelassen hätte. Also wir sind echt die Meister der Überleitung von den Matschmüssen dahin. Stimmt, also perfekt. Von Mops zu Mops. Und ja, und die kann man da kaufen zwischen 11 und 12 Euro. Zwischen 11 und 12, ja tatsächlich. Ja, war nicht billig. Zwischen 11 und 15 Euro kosten die. Und es ist so praktisch, dass ja, nach Abzug der Kosten alles an, also Kosten für Erstellung der Coin, alles andere an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger gespendet wird. Genau. DGZRS. Habe ich es richtig? Ja, kommt hin. Das ist auch eine Abkürzung. Ey, dann wobei wir da auch mal sagen müssen, also wenn einer sowas hat und will mal Werbung machen, also wir halten uns ja immer ziemlich raus, aber für sowas kann man bei uns immer mal nachfragen, aber nur, wenn das so wie in diesem Fall ist, was für mich Voraussetzung war, dass dieser Shop jetzt nicht auch noch normale Coins dazu verkauft, weißt du, und für sich selbst Werbung macht, indem er jetzt mal einen guten Zweck einmal einführt, sondern den Shop gibt es nur für diese Coins, habe ich extra nachgefragt. Da geht es also wirklich, wenn wir hier Werbung machen, nicht um Leute, die da Geld verdienen wollen, sondern es geht um guten Zweck. Wer das gut findet, da kann man ja, was Gutes tun und gleichzeitig noch eine Coin abräumen. Genau, und die Jungs verbinden das mit einem Event. Das stimmt, ist das stimmt, Event ist auch noch. GC6JT95. Ja. Schön, dass Groundspeak oben nicht mehr die Karte einzahlt. Ja. Das ist genial gemacht. Es liegt fast im Wasser auf der Karte, habe ich gesehen. Ja, Hugo Mosil, ne? Ist das ja. Am 23. Juli. Da kann man eventuell die Coin auch gleich abholen, wenn man das möchte. Genau. Ansonsten kann man sich mit den beiden. Und ich glaube auch besichtigen die so ein Kreuzer, eine Kreuzer, ne? Genau, es geht um dieses Hugo Mosil, ja. Ja. Wie findest du das eigentlich mit der Karte, dass die da oben nicht mehr ist? Ist total für den Arsch. Ich benutze Groundspeaks Seite im Prinzip nie. Also ich benutze sie sehr häufig. Ich finde es total nervig. Zumal, wenn du keinen Adblocker hast, der da oben dann jetzt auch immer eine Advertising-Kache reinhaut. Also ist mir tatsächlich echt nicht aufgefallen. Ich habe es irgendwo gelesen, aber ich benutze die Seiten null. Es war halt immer so praktisch. Weißt du, unter den Attributen gleich da oben hast du dann gleich mal, weißt du in etwa, wo es liegt und unten kommt dann die große Karte, ja? Ja, okay, wenn ich das auf GSAK aufmache, mache ich einen Doppelklick, geht das in GSAK, macht mir das im Browser auf und zwar offline. Und da ist es, glaube ich, noch. Erst wenn ich dann online gehen würde, wäre das weg. Das heißt, dadurch fällt mir das gar nicht auf. Warum soll ich online gehen? Ich kann offline auch gucken, nachdem ich mir die PQ holte. Ja, da ist GSAK dann tatsächlich besser. Aber hat Groundspeak mal wieder, ich will nicht sagen verschlimmbessert, aber mal wieder richtig drüber nachgedacht. Also das Event, da bist du nicht da, ne? An dem Datum seid ihr In Turkmenistan bin ich an dem Datum, ich glaube. Ach, stimmt. Wann ist denn das? Also was ist denn das für ein Datum? 23.07. Ja, was ist das für ein Wochentag? Das war die Frage. Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube nicht. Also es gab ja mal kurz die Überlegung, ob wir da, also sie waren so nett und hatten uns angeboten, dass wir ein Interview mal machen mit der Orga von Bremerhaven. Aber ich gestehe, dass ich habe da auch lange drüber nachgedacht, das wäre ja mal was ganz Aktuelles und das wäre das erste Interview und so. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das passt auch bei uns nicht so rein. Nee. Wir können uns nicht einerseits immer so lustig machen, dass solche Interviews so inhaltslos sind. Ja, und machen dann genau das Gleiche, da habe ich dann auch gedacht. Ich meine, wir können jetzt über Gott in die Welt reden, aber über so ein Mega ist halt schwierig. Also ihr sollt wissen, es gibt ein Mega. Das Problem wäre auch, wenn ich da hinfahre und die da interviewe und das dann tatsächlich so mache, wie ich das denke. Also das würde ich sagen, wieso nochmal in Bremerhaven? Ich finde diese Stadt, das tut mir jetzt leid, aber ich finde sie trotzdem immer noch hässlich. Warum macht man da ein zweites Mal ein Event? Dann wäre das auch nicht die Art Interview, die den Leuten vor Ort Spaß machen würde, obwohl die damit umgehen können. Ich habe ja mit Ferrari Girl auch schon drüber gesprochen, auch in Erfurt. Das ist ja wirklich mal eine Orga, die damit umgehen kann, dass nicht alle alles gut finden. Nicht alle alles geil finden. Genau. Wichtig ist, dass man sich selber geil findet. So ist das. Eben, das tun wir. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Coins, ich finde sie, also natürlich finde ich sie jetzt mit Brüsten besser als mit verdeckten Brüsten. Aber die allererste Coin, die hatten, man muss ja ein bisschen beschreiben, das ist eine Seejungfrau. Eine Seejungfrau. In Comic-Bildformat so ein bisschen. Hinten drauf, vorne ist der Seenrettungskreuzer, keine Ahnung, wie heißt da drin. Und das Ganze ist stilisiert mit einem Rettungsring, soll es das darstellen. Ich gestehe, ich habe das gar nicht gesehen, ich habe nur auf die Titten geguckt. Die sind ja nicht da, deswegen gucke ich da nicht hin. Also. Ja, okay, stimmt, da waren die Muscheln drauf. Die versucht sich die ganze Zeit runterzukratzen. Das glaubst du, was ich dachte, was du jetzt sagst, als du mit Mu anfängst. Nein, die Coins sind witzig, sind mal was anderes, mal was völlig anderes. Welche Coin ich richtig gut fand, die davor, diese Schale haben von dem DGZRS. Ah, okay, ja, cool. Diese Spendenschale und das finde ich immer noch toll. Aber okay. Gab's mal. Ist natürlich aber auch beides schwierig, beides weg vom Geocaching. Ist die Frage, ob sich das so gut verkauft dann. Also. Ja, du. Egal, wenn sie die werden, sie schon loswerden. Da habe ich gar keine Bedenken, weil die sehen ja witzig aus, von daher. Genau. Kauft sowas, tu dir was Gutes. Und was Gutes tun ist, kann nie verkehrt sein. So, natürlich, wir kommen. Wenn man sich selbst was Gutes tut, ist auch nicht schlecht. Ja. Ja? Das tue ich mir doch, wenn ich mir ein paar Brüste kaufe. Also, wir halten fest. Jörg, er kauft sich ein paar Brüste. Ja, Mensch. Nein, ich wäre sogar tatsächlich vorbeigefahren. Habe ich erst am Anfang überlegt, aber habe ich gedacht, nee, entweder mache ich wirklich das Interview nett mit den beiden, da stehe ich dann aber nicht so richtig komplett hinter, weil ich von so einem Wiederholungsevent ja nicht so viel halte. Oder ich mache es im kritischen Ton, dann haben die da nichts von, irgendwie ist doof. Ich stelle mir gerade vor, wie du auf so einem Event rumrennst mit so einem Volontärschild und aus den Brüsten, die du dir umgeschnallt hast, kann man vorne Bier abzapfen. Und dann, und dann kommt so ein Pimmelfrosch vorbei. Und dann. Oh Gott, jetzt haben wir aber auch alle U18 Sachen gerissen. Ja, der Frosch, weil ich hab der das schon Frosch wieder, fehlt mir immer noch. Ich habe das schon wieder auf dem in Essen erlebt. Es stirbt nicht aus. Du hast der Froschkram, nee, da gehe ich nicht von aus. Ja, ich meine, ich will es mal für mich einordnen. Also ich habe jetzt nichts dagegen, wenn man sich ein Stofftier irgendwie hat. Und wenn das ein Frosch ist mit einer stilisierten Antenne auf dem Kopf, ist okay. Aber wenn der dann noch so groß ist, angezogen wird und dann auch auf einem Kindertragesack übers Event geschleppt wird, wo eigentlich ein Baby reingehört, dann finde ich das komisch. Naja, komisch gut, komisch denke ich auch mal an die Hüpfburg in Bremerhaven. Die war schon wieder cool. Wo der Riesenpederast oben drauf sitzt. Die war schon gut. Das war schon ein schräges Ding, ey. Ich weiß nicht, wie man so geschmacklose Hüpfburg gestalten kann. Das war ja schon absurd, das Ding. Geschmacklos war, weil wir es reininterpretiert haben. Offiziell ist es ein Pirat, der auf einem langen Balken sitzt. Ja, aber der hatte den großen, richtig langen Balken. Inoffiziell sah das aus, als würde der lange Balken aus dem Piraten seiner Hose kommen. So für alle, die es nicht gesehen haben, ja. Das ist schon, ich weiß nicht, vielleicht war es auch der Bundestrainer, der oben saß. was haben wir noch? Wir haben. Das fand ich ja wieder. Das ist so Facebook Live, oder? Wir sind heute die Meister der Überleitung. Darf ich kurz mal sagen, wie der Cash heißt? Welcher? Das geht ja jetzt. Der nächste, der versteckte der Zauberstab. Also, wenn es passt, dann heute. Das stimmt. Also, aus Versehen auch noch alles, muss man ja ehrlich sagen. Es gibt da einen, also auf Facebook ist für mich auch so die Quelle der Dummheit manchmal, was da so teilweise verzapft wird von manchen. Da Facebookte einer, also ganz stolz, seinen Cash GC6J9F1, der versteckte Zauberstab. Also es ist nichts Ferkeliges. Er hat dann auch ein Video davon gemacht und ganz stolz gezeigt, wie er in, wie nennt man diese Dinger, Gebetshäuschen, die so in Bayern auch oft stehen. Kapellen sind das. So ohne. Mini-Kapellen, ja. Ja, die stehen so. Da steht ja im Prinzip ein Blumenstrauß drin und das war es ja so. Ja, die gibt es zum Beispiel auch im Landstrich so um Kloppenburg. Da ist auch so viel. Was aber zu finden. Also Bayern ist ja so der prädestinierte Ort dafür. Genau. Und da stand jetzt so ein Hüttchen rum, auch mit so einer Figur da drin, wo die Leute, ich weiß gar nicht, gehen sie da hin und beten oder was machen sie damit? Ja. Naja, auf jeden Fall ist es so ein religiöses Ding, Bildstock, mach auch so an, ich weiß nicht, wie man die Dinger nennt. Auf jeden Fall kennt man das ja, die stehen dann so am Straßenrand und nur ist einer intelligent genug gewesen und hat das auch noch gefilmt, wie er jetzt oben, also er lehnt sich praktisch in das Häuschen rein, dreht sozusagen sich da drinnen so ein bisschen auf den Rücken und oben drüber, also da, wo keiner normalerweise hinguckt, also sozusagen die Innenseite der Stirnseite. Ja. Boah, geile Formulierung. Da hat er so 6 riesige Nägel reingekloppt. Also wohlgemerkt ein fremdes Eigentum. Also wirklich 6 richtig fette Nägel. Also wir reden nicht von kleinen Nägelchen, sondern richtig Klopperdinger. Ja. Zimmermannsnägel. Ja, genau. Um da so einen Stock draufzulegen mit Magneten dran. Und den konnte man dann runternehmen und hinterm Häuschen war dann halt der Cash versenkt, den man mit dem Magnetstab da rausholen sollte. Und er war wohl ganz erstaunt über die Reaktionen, die kamen, die mehr oder weniger 90% schrieben eigentlich, du hast doch nicht einen Latten am Zaun. Wie kannst du doch nicht an fremden Eigentum so in den Nägel reinprügeln? Und wie immer, Facebook, der 5. oder 6, ich finde das gar nicht gut, dass ihr so böse mit dem seid. Da kann man doch mal in Ruhe drüber reden. Nein, wenn einer Sachbeschädigung begeht, dann rede ich nicht mehr ruhig mit ihm. Der hat bewiesen, dass er irgendwas nicht begriffen hat im Leben. Genau, außerdem hat der Typ den Widerspruch gegen die AGBs von Facebook noch nicht geteilt, deswegen können wir ihn auch nicht ernst nehmen. Ja, vor allen Dingen, ich fand das so witzig, weil. Also immerhin hat er das geändert, das muss man jetzt dazu sagen. So klug, was heißt klug? Er hat oft genug Prügel, glaube ich, bezogen, um zu merken, okay, das ändere ich dann wohl mal ganz schnell. Ich fand es insofern ganz witzig, weil das ja nichts mit dem eigentlichen Cache zu tun hat, weil er hat das Hilfsmittel so beschissen versteckt. Also ich habe auch gedacht, das kann doch nicht sein Ernst sein. Er hätte doch einfach reingeschrieben, ihr braucht Magneten. Gut ist. Das wollen die Leute ihn mitbringen, wie sie es überall auch machen. Ich weiß nicht, wenn er den Stock irgendwo angelehnt hätte, wäre da auch gut gewesen. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, Junge, und das postest du noch, ey. Das ist ja, als wenn du bettelst darum, dass sie dich totschlagen. Der Akkuschrauber gehört zur Kapelle, weil das ist die Kapelle des heiligen Schraubers. Oh, das war echt die Krönung. Also, um mal auf Fussel hier einzugehen. Wie gesagt, Facebook pur, ehrlich. Da muss ich auch gleich nochmal was sagen. Also okay, wir haben alle kapiert, dass man die AGBs nicht mit einem Statustext widersprechen kann. Das haben wir kapiert. Ja. Jetzt aber einen witzigen Statustext zu posten, wie das gefühlt 3 Millionen andere User auch tun, ist genauso beschissen. Ja. Postet einfach nichts. Ich kann so viel gar nicht ausblenden. Ja, das stimmt. Facebook ist down. Oh, bei mir auch. Oh, hier auch. Oh, auf dem iPhone geht's auch nicht. Ach, wie überraschend. Oh. Ich hätte ja gedacht, also das ist aus dem Internet raus, aber iPhone müsste doch eigentlich noch gehen. Oder Android zumindest. Ich habe alles probiert. GRPS ging auch nicht. WAP, sagte irgendwer, würde funktionieren. Witzigerweise stimmt das, glaube ich, sogar, weil WAP geht irgendwie immer. Ich kann jetzt meine witzige Anekdote von meinen Reisen benutzen. Ich habe mich irgendwann mal auf eine Raststätte dahingesetzt, also eine Raststätte mit einem Sanifair-Klo, eine Raststätte. Diese selbstspülenden komischen Dinger da. Also eine Raststätte, wo man auch was kaufen kann und nicht einfach ein Klingelhäuschen, sowas will ich damit sagen. Und saß dann draußen, habe meinen Espresso getrunken und bemerkte zwei Teenager, die hinten aus einem Auto ausstiegen. Also Mama und Papa waren da irgendwie schon reingegangen, die waren hinten dran, beide am Handy. Beide mit dem Blick nach unten zu dem Handy. Und du denkst natürlich, ja, okay, aber die haben miteinander geschattet. Du, ich schick dir hier mal was. Ja, gut. Oh. Oh, das fand ich voll lol und so weiter. So, und jetzt gehen die rein. Jetzt macht die erste diese Tür auf, die man so reinfällt und geht durch. Die zweite immer noch am Handy und antwortet und kriegt diese Tür voll in die Fresse und das Handy fällt runter. Super. Ich habe mein Espresso beinahe verschwindet. Das gibt so Leute. Und so ist das halt mit Facebook. Also es ist super, ein soziales Netz zu haben, aber wenn man Scheiße postet, muss man auch mit der Reaktion leben und dann gibt es natürlich auch immer Leute, die es gar nicht so schlimm finden. Können die nicht auch irgendwie irgendeine Hürde einbauen, dass man beweisen muss, dass man lesen und schreiben kann oder wie sowas? Also bei manchen da, ich hatte das doch auch mal mit diesem Troll, wo ich gepostet habe. Bla bla bla, also du kannst natürlich weiter mit der Klobürste deine Zähne putzen, aber die anderen lachen eben dann trotzdem drüber. Also, und dann kommt als Antwort, es geht dir gar nichts an, mit was ich meine Zähne putze. Ja. Wo ich einfach denke, egal. Der Benebelte hatte dann ja auch gleich dazu gepostet, er hätte jetzt einfach die Schnauze voll, er hat das einfach mal abgeschaltet bei Groundspeak und fordert dies und jenes und welches. Und tatsächlich der 5. oder 6. Post, das muss irgendwie an diesem 5. oder 6. Post heißen, so ein Kommentar. Findest du das denn witzig und das ist doch doof und mach das wieder an? Also ich habe erst gedacht, das kann jetzt nur Ironie. Nein, das war keine Ironie. Der glaubte wirklich, dass der Benebelte jetzt Groundspeak abgeschaltet. Also wo ich so dachte, boah ey, liebe Sozialbehörde, ich weiß gar nicht, wer entmündigt eigentlich Menschen. Ihr lest Facebook, da könnt ihr die Hälfte, könnt ihr sofort aus dem Verkehr ziehen. Das ist immer so, weil die ersten 5 Posts werden noch auf Relevanz geprüft und dann kommt halt der 6. Aber um mal leider zu sagen, auf einer Raststätte ohne Punkt, ja, weil ich das hasse. Raststätten-Caches sind meistens scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil die irgendwo im Busch liegen, wo du einfach schon für einen, gerade jetzt zur Urlaubszeit, denken alle wieder, ach, der feine, das ist ja so ein Assi, statt sich hier 70 Cent für irgendwas, geht er hinten im Busch und kackt dahin und du suchst in Wirklichkeit einen Cash, wo aber dann schon 3 Millionen andere Leute hingekackt haben. Also es ist nervig. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit hast du so oder so Scheiße am Schuh. Ja, Raststätten sind schwierig. Und Raststätten nervig, ja. Ich mache ab und zu dann trotzdem mal eine, wenn das eine lange Fahrt ist, ist es immer eine schöne Unterbrechung. Und dann kommt Heike immer mit, bleibt stehen, weil da will sie dann schon nicht hin und guckt, dass ich nirgends reintrete und dann wird da vorsichtig gesucht. Die meisten sind... Ich weiß, hier oben gab es mal einen irgendwie an dieser Autobahn, das ist auch, da mussten die Hälfte aller Geocacher, die dann da hinten hingingen, da war so ein Rückhaltebecken für, sah eigentlich ganz gut aus, aber da läuft keiner hin, ja? Ja, klar. Außer Leute, die auf diesem Rastplatz stehen und die mussten sich dann erklären, dass sie doch keinen Sex mit dem älteren Herrn wollten, der da jeden Tag stand. Insofern, selbst wenn es gut aussieht, gibt es dann immer noch Dinge, die gegen einen Raststätten-Cache sprechen. Ich sehe gerade, wo die Frage jetzt auf dem Chat kommt, dann stellen sich das mit Sicherheit auch manche Hörer, muss man vielleicht nochmal ein bisschen genauer erläutern, worum es bei dem Abschalten ging. Also das Problem war, Facebook war ja irgendwie 2 Stunden down oder so, weil das irgendwie großflächig das Internet da ausgefallen war rund Serverfarm. Die Seite war down. Die Seite war down. Und dann schrieb der Benebelte auf Facebook aus Witz, dass er das abgeschaltet hätte und er würde den Verbot von Nanos, glaube ich, und also 4, 5 Sachen, die allen auf den Sack gingen, die forderte er da. Genau, und Challenges, das ist wieder gekommen. Genau, Challenges wieder kommen und also Quatsch. Und es hat sich tatsächlich einer gefunden, der das geglaubt hat. Also, ja. Ein Schildern per Magnet kann okay sein, aber es ist ja meist, es gibt viele Schilder auf so einem Rastplatz und es ist meistens nicht das, was ich als sinnvoll erachte, sondern das ist irgendein Schild, wo nachts einer hingefahren ist, einen Cache reingemacht hat und tagsüber stehen alle praktisch da rum. Oder es ist so, dass du hinten auf die Beschleunigungsspur musst, wo kein Schwein läuft und da hinten bei dem Ding, wo du nah dran stehst, jetzt hier ausfahren, wo auch kein Weg mehr ist, da musst du hochklettern. Das ist mir aber auch völlig egal. Da können die mir alle zugucken. Wenn da einer einen hin versteckt, ist das sein Problem, nicht mehr meins. Also da höre ich jetzt mit auf. Ich fange nicht, Stealth-Modus. Ja, leck mich, dann tu da kein Cash hin. Also sorry, aber das ist mir echt zu albern. Aber mir ist es zu nervig. Ich kann meinen Wagen gar nicht, lauf dann hinter dieser scheiß Leitplanke bestimmt 300 Meter an diesen ganzen Truckerflaschen, die da liegen. Weißt du, diese Pissflaschen, die da mal über rausschmeißen. Und kurz vorm Cache hält ich die Polizei an, weil sie denkt, du wirst auf die Autobahn gehen. Die Schilder haben auch ein Problem, was ich immer wieder gesehen habe, wenn ich mal auf Raststätte anhalte. Die werden automatisch gereinigt und der Cache ist beim nächsten Reinigung sonst wo. Weil diese automatische Reinigung musst du dir mal angucken. Die haut aber alles weg, was er irgendwo an diesem Schild denkt. Genau, und das hatten wir mal, ich glaube, das hat man irgendwann mal auch gebracht, vor 5 Jahren auch mal so bei so einem Powertrail. Da hat er an diese diese weißen Absperrpfosten. Die weißen Pfosten. Da hat er überall eine Dose dran gemacht und hat sich dann immer beschwert, dass dann einmal im Monat die Dose beschädigt ist und er dann mit groß sagt, diese Geocacher gehen so schlimm aus, immer sind die Dosen entweder zerfetzt oder liegen unten und so weiter, bis einer mal schrieb, auch diese Dinger werden gereinigt. Ja, da kommt so ein automatisches Ding, das kommt mit so einer Bürste von 2 Seiten und wenn da irgendwas dran hängt, dann fliegt das sonst wohin. Also, ganz doofe Idee. Und alles, was auch auf dem Boden ist, so bis 10 Zentimeter Höhe, Kinders, ist auch eine blöde Idee, weil die Leute mit den Hunden, die halten nämlich auch auf Raststätte an und da pisst dann jeder Köter gegen. Das ist einfach nicht schön. Punkt. Das ist genau wie Filmdosen nicht wasserdicht sind, aber viel zu lange nicht gesagt. Ich revidiere mich. Ich habe einmal einen guten Cache, also natürlich habe ich auch schon, es gibt auch gute auf Raststätten. Aber ich habe mal einen, der mich wirklich überrascht hat. Das ist die A1 runterfahren Richtung Ruhrgebiet, also Münster war da und ich glaube davor ist das irgendwo. Da ist neben dem Pinkelhäuschen immer noch so eine Karte, wo man sehen kann, wo man ist und auf der Rückseite der Karte sieht man das Gebiet so. Ja. Und dann konnte man sich praktisch hinstellen, ohne Gras betreten zu müssen. Ja. Und der Cache war mit wie einem Flaschenzug, der hing etwas erhöht. Ah, okay. Und dann konnte man ihn so ablassen. Das hat auch keinen interessiert. Weil jetzt geht das Fenster wieder auf. Weil man dahinter stand und geguckt hat, als wäre die Karte, würde man die Karte lesen. Dann kam der Cache runter, dann hat man sich ein und hat man wieder hochgezogen. Hat keinen Schwein interessiert. War sehr gut. Nein, es gibt auch ein paar einzelne gute. Das ist gar keine Frage. Ich hatte da auch schon durchaus, auch mal in einer Warnsäule unten drin. Dann ist das völlig okay. Sah aus wie Strom eigentlich. War aber gekennzeichnet mit dem Icon und so. Dann ging das schon. Mit dem Strom-Icon. Ja, genau. Wenn die Jungs mit dem blauen Licht dann winken, ist okay. Aber manchmal winken sie halt auch nicht. Und ich hasse doofe Erklärungen. Weil das ist wirklich doof. Ja, naja. Ach, die wissen das ja meistens schon. Da haben ja alle drüber berichtet, aber da müssen wir zumindest auch mal angesprochen haben. Die Weltneuheit. Die Weltneuheit von Garmin. Eigentlich bringen sie jetzt ein Handy raus, mit dem man nicht telefonieren kann. So könnte man das fast auf den Punkt bringen. Genau, so. Nein, nicht ganz so schlimm. Also die haben jetzt praktisch ihr Oregon genommen und das Oregon 600 sollte ja auch angeblich irgendwie schon irgendwie Verbindungen mal aufnehmen dürfen. Hat ja bis heute nicht funktioniert, obwohl es das schon 2 Jahre gibt. So viel zur Garmin-Software. Und jetzt bringen sie das Oregon 700 und 750T raus, das jetzt eine Live-Schnittstelle hat. Das hört sich jetzt erstmal toll an. Bedeutet aber letztendlich, dass es einfach als so eine Art Extender fürs Handy benutzt werden kann. Das heißt, man muss dann das Garmin mit dem Handy koppeln. Ja, Smartphone. Und ja, mit dem Smartphone, ja. Wenn das dann funktioniert, ich weiß gar nicht warum. Ich habe einfach meine Zweifel, dass das im ersten halben Jahr sich mit mehr als der Hälfte der Handys überhaupt verbinden wird. Erfahrung lehrt so einiges. Genau. Aber es ist auch WLAN-fähig, das muss man dazu auch sagen. Genau, WLAN hat es auch noch. Dadurch sinkt dann natürlich aber auch die Laufzeit. Das heißt, wir kommen schon wieder weiter in Richtung Handy. Ja. Aber es kann halt mit dem Handy Kontakt aufnehmen und dann sozusagen live sich von Groundspeak die Daten holen über das Handy. Wer genau zugehört hat, dem fällt, glaube ich, dann so dabei schon auf, live übers Handy und dann übers Internet. Und wenn dann irgendwas nicht geht, wird wieder jeder schuld sein, nur nicht den, den man gerade fragt, dem das Gerät gehört. Also ja. Garmin wird dann sagen, das Handy ist schuld, das Handy wird sagen, Garmin ist schuld und das Internet wird sagen, ist mir doch egal. So in der Art, schätze ich mal. Also eigentlich kann man es zusammenfassen, 4 Jahre zu spät? Ja, das glaube ich auch. Also ich merke es ja selber, ich brauche kein Garmin-Gerät mehr, außer für harte Touren. Und auf harten Touren brauche ich die Kopplung wieder nicht, da brauche ich die Live-Funktion, ist mir da völlig gleichgültig. Ja, Also vielleicht ein bisschen zu spät für uns Geocacher. Ich meine, der Spruch eben, weil es gerade jetzt im Chat läuft, dass der mir auch sofort in den Sinn kam. Dann kann ich doch gleich das Handy nehmen. Ja, für uns Geocacher schon. Wenn du mit einem GPS-Gerät, was weiß ich, Bergtouren und so weiter machst, andere Einsatzzwecke hast, brauchst du die Live-Funktion nicht. Weiß nicht. Macht vielleicht Sinn. Nee, da willst du wieder Laufzeit haben. Ja, vielleicht kannst du abschalten. Keine Ahnung. Ja, geil, du kaufst das Gerät und schaltest das ab. Das ist eine super Idee. Die Karte am besten auch noch, nur Kompass. Ja. Nee, also ich stell mir jetzt vor, wenn du jetzt mit einem GPS hast, wenn du jetzt Segler bist, ja, und dann rüberfährst, irgendwann hast du halt kein Handyempfang da draußen mehr. Ja. Dann brauchst du definitiv ein GPS, um dich zu orientieren. Ja, aber dann will ich genau das, was gerade jetzt hier einer schreibt, was ist das hier, Stellinger, dann gehört eine SIM-Karte rein. Ich will mit ihm gar nicht telefonieren können, aber dann mach gleich eine SIM-Karte rein. Dann vergiss Bluetooth, vergiss WLAN, dann mach eine SIM-Karte rein und dann habe ich live. Dann habe ich auch den Vorteil, wenn ich es im Auto zum Navigieren benutze, dass ich aktuelle Verkehrsinformationen holen kann. Aber das ist doch wieder halber Kram, was sie jetzt bauen. Denn wenn der Verkehrsinformationen holen könnte, dann hätten sie mit Sicherheit auch eine Werbung darauf ausgehört. Naja, also man muss es schon mal so sehen, wenn du eine SIM-Karte reinmachst, dann steht Garmin, die verlangt für dieses Handy, sag ich auch schon, ungefähr 600 Euro, in einer totalen Vergleichbarkeit zu diesen robusten Bauhandwerker-Handys, weißt du, die auch mal runterfallen können, weil die können das dann alle auch. Ja, da haben ja ganz viele, waren ja ganz begeistert von dem Tipp, das muss ich echt mal erwähnen, den Zaki da gegeben hatte. Der hatte ja irgendwo hat er bei uns kommentiert, als ums Handy cachen ging. Ja. Also wer kann bei uns auf der Seite einfach nach Handy suchen, der findet dann ja die Berichte. Und da drunter irgendwo ist ein Zaki-Kommentar. Er hat sich da irgendwie so ein spezielles Handy gekauft. Ich hatte mir das auch angeguckt. Das kostete gar nicht so viel, ich glaube 200, 300 Euro, wenn es hochkommt. Mhm. War aber ein Tough-Handy, also das konntest du echt an die Wand schmeißen, so wie das Ding aussah. Und das benutzt er zum Cachen. Die Idee ist klasse. Ja, gut. Und das ist erheblich billiger als das Garmin. Achso, einer fragte vorhin wegen harte Touren. Wo ich immer mein Garmin wieder mitnehmen würde, auf jeden Fall und ohne jede Frage, ist, wenn ich zum Beispiel Nothing But Stones machen würde nochmal, also 3 Tage durchlaufen will, da will ich keine scheiß schweren Powerpacks mit mir rumtragen. Und da oben hast du mit dem Handy, komischerweise damals war es jedenfalls so, erheblich schlechteren Empfang. Was viele hier nämlich unterschätzen, hier in Deutschland benutzen die Handys ja auch das WLAN und alles mit, um sich die Ortung zu machen. Das fällt da oben alles flach und dann sind sie tatsächlich dem Garmin in meiner Meinung nach unterlegen. Ja, das meine ich so ähnlich wie mit den Seetouren. Ne? Ja, also genau, habe jetzt mal geguckt, mal eben kurz Handwerker-Handy angegeben. Da kommst du bei einem, wie heißt die Firma? Cat Smartphone raus. Hier ist es so, ja, da gerade Interceptor schreibt gerade Catphones. Ja, das, ich bin ja genau beim selben, ja. Und das Ding ist ölfettabweisend, überlebt Stürze aus 1,80 Meter, Wasserstaub, wasserfest, staubfest, sturzfest. Dann brauchst du das nicht mehr. Was kostet das? Jetzt hier im Angebot, das ist jetzt das S30, kostet, da ist ja das S50 verlängt. Wo ist denn der Preis? Ja, ist ja egal, nur mal so, wo überhaupt mal so ein. 273, die Hälfte. Ja. Und dann, damit kannst du noch telefonieren. Genau, dann fängt es echt an, Sinn zu machen. Handys mit AA-Akkus wirst du kaum kriegen. Die Dinger lutschen ja auch Akku weg ohne Ende, aber ich habe es ja jetzt selbst festgestellt, ich habe in meinen Samsung S5 so einen 5500 mAh Akku reingesteckt. Ich war heute in Buxtehude 2,5 Stunden cachen hin und her, habe noch nebenbei Ingress mal angeschmissen, um richtig zu saugen an der Batterie. Und siehe da, 80% hatte ich in den 2 Stunden immer noch. Also dadurch ist mein Handy jetzt doppelt so dick, stört mich nicht, ich habe sowieso Wurstfinger. Also ich mag diese schmalen Handys auch nicht, die rutschen mir nämlich immer außer Hand. Von daher ist das für mich optimal. Und das Ding ist nicht mal schwerer als das Garmin jetzt. Ich kapiere auch nicht, warum Garmin da eine 8-Megapixel-Kamera einbaut. Also wenn ich mein Handy eh schon dabei habe und ich... die Kamera, es geht auch. Dann willst du doch irgendwas, eigentlich bist du heute so trainiert, dass du irgendwas auf Social Media hochlädst. Dann nimmst du doch das Handy, weil da klickst du mit 2 Klicks, hast du es drauf. Beim Garmin müsste ich erst rüberschicken. Also geht auch ein bisschen an mir vorbei. Ich habe auch das Gefühl, das Gerät kommt einfach 2-3 Jahre zu spät. Das Monterra war schon ein schlechter Versuch, weil Android ist einfach nicht die richtige Oberfläche für Garmin-Geräte. Und was jetzt kommt, ich glaube nicht, dass ich das so gut verkaufen wird. Natürlich wird das wieder als Schwanzverlängerung verkauft und dann laufen damit auch alle über Events, aber ich glaube trotzdem nicht, dass das wirklich der Renner wird. Das wird mehr wie so ein Porsche. Ja, das muss man mal vorzeigen. Vielleicht nicht fürs Geocaching, aber wenn sie so für Outdoor-Sport oder so Bergsteiger oder irgendwas. Ja, aber da hast du doch nichts von der Live-Funktion. Was willst du denn in den Bergen? Hast du auch keinen Empfang? Nee, aber dann würdest du kaufst dir irgendwann ein GPS und dann landest du zwangsläufig bei Garmin. Ja, aber dann gucke ich mir an, wie das geschützt ist, diese Oregon-Serie. Nämlich echt scheiße, wenn die runterfällt, liegt die nämlich sofort auf dem Display. Da hole ich mir tatsächlich eher das Montana oder so ein kleines. So ein, wie heißen die kleineren? GS? Ach nee, Dakota. Ja, Dakota oder diese 2010-2030 hier, die Legends. Legends, ja. Ja, die sind dann schon besser als sturzgeschützt. Bei dem Oregon habe ich auch das Gefühl, dass kein Gerät mehr das echten Sturz übersteht. Siehst du, das kapiere ich zum Beispiel auch nicht. Hier steht in der Beschreibung, ich bin jetzt im Shop, das kann natürlich vergessen sein, eine Wasserdichtigkeit. Finde ich schon wichtig. Ja. Für ein GPS finde ich aber auch, was bei dem Smartphone stand hier, sturzfest, staubfest, kratzfest. Ja. Ja. Ja. Bis 1,80, das finde ich für ein GPS entscheidend. Ja, auch absolut. Und übrigens hat es nur 16 Stunden Laufzeit, was jetzt auch nicht so überragend ist gegenüber einem Smartphone. Wasserdicht, ja, das sage ich ja, die Laufzeit ist schlechter geworden dadurch. Natürlich Blauzahn und WLAN, die saugen ja auch richtig was weg. Also glaub mal, wenn du die beiden anschaltest, kommst du auch mit 16 Stunden nicht mehr hin, da bin ich mir aber sicher. Dakota gibt es übrigens gerade nicht. Ja, habe ich auch gerade gelesen, ja. Wollte ich jetzt nicht erwähnen, weil da sehen wir immer so doof aus, wenn wir das von uns gegeben haben, was falsch ist. Ihr merkt, wir sind so wie sagen wir mal, Teilzeit-Nerds. Ich merke das auch immer, wenn du hier über das Handycachen schreibst, dann haben wir Kommentare drauf. Dann kommen Leute, die sagen, du musst hinten aufschrauben, dann schraubst du baust du dir aus Kaugummipapier so eine kleine Antenne und die verbindest du dann mit einem USB-C-Stecker und dann hast du irgendwas und dann denkst du, Wahnsinn. Kopulettenpapier kommt auch wieder hier. Mit meiner Powerbank kann ich mein Smartphone 2-mal aufladen, sollte für einen Tag genügen. Ja, reicht aber eben nicht, es gibt den Halti in Norwegen. Da laufe ich halt 5 Tage Minimum hin und zurück. Da will ich diese Powerbank nicht tragen. Die wiegt nämlich 10-mal so viel wie die AA-Akkus. Und wenn der Ding mir runterfällt, was bei 5 Tagen Outdoor durchaus mal vorkommt, ja, dann ist das alles nicht so stabil wie diese billig scheiß AA-Akkus und ähnliches. Das brauche ich sowieso für alles. Also ich sag ja, für Extremtouren, alles was ich hier mache, drauf geschissen, dann mache ich das jetzt auch mit Handy. Habe ich gemerkt, viel komfortabler. Gebe ich zu. Außerdem ist es viel besser, ein GPS dann bei solchen Touren dabei zu haben, weil wenn der Bär mal kommt, dann haust du ihm das GPS in die Fresse und dann hast du noch ein Handy, mit dem du ein Foto machen kannst, bevor du abhältst. Vor allem, ich schreibe jetzt, dann kaufe ich mir halt 5 Powerbanks, wusste nicht, dass das Argument kommt. Tu die mal in deinen Rucksack, mit dem du 5 Tage laufen willst, dann weißt du, warum du die nicht tragen willst. Ja, genau, du kaufst dir so eine Powerbank wie Halfor, die hat oben so 2 Griffe. Sieht aus wie so eine Autobatterie, dann kannst du dein Handy 80 Mal aufladen, aber ist halt ein bisschen schwierig. Ja, stimmt gut, bei Toilettenpapier ist das auch einfach, der hat ja keine Hose an, der spart ja das Gewicht wieder ein. Ja, die ist schon okay. Also, naja, auf jeden Fall gibt es jetzt das Oregon 750T ab 27. Juni. Ja. Ende Juli wollten sie es, glaube ich, liefern. Weißt du, vor meinem geistigen Augen habe ich gerade dieses Penisgewichtsheben. Weißt du? Dieses was? Penisgewichtheben. Du bindest da irgendwas an einen Dödel mit Gewichte und dann hebst du die so hoch. 5 Powerbanks? Das muss man ja, bei den Japanern, das sind nicht nur 5 Powerbanks. Das ist so eine Evian-Kiste, weißt du, mit so 6 solche 6-Liter-Flaschen. Damit wärmen die sich auf. Japaner halt. Das habe ich noch nicht gesehen, nee. Nee, also könntest du sofort hier eingeben in Google, wird es da auch rauskommen. Machen wir jetzt aber nicht, wir müssen ja hier im Geocaching-Kontext bleiben. Ja, also das wir ein bisschen wollen. Da kommen wir jetzt zu den Events wieder. Ja, ich habe übrigens wieder meinen, schließ meinen Evernote-Tag. Wobei das auch nicht entscheidend ist. Das hat sich eigentlich ein bisschen überholt. Ich hatte mich nämlich ein bisschen gewundert bei dem Hot-Hot-Hot-Event von Zakir. Waren nicht so viele Anmeldungen dieses Mal. Habe ich schon überlegt, ob das Listing vielleicht so gut ist. Denn diesmal hat er das von irgendwem überarbeiten lassen. Ich finde das so schade. Weil, sorry, aber seine Schreibweise ist sein Markenzeichen. Die sollte er weiter behalten. Ja. Ich finde, das gehört einfach dazu. Und da lacht auch keiner über ihn, sondern lachen alle mit ihm. Ich finde das völlig in Ordnung. Also fand ich ein bisschen schade. Aber dann fiel mir auf, erstens spielt er an dem Tag wohl Deutschland abends, oder was? Ja. Na, das war, glaube ich, das Fußballspiel. Und gleichzeitig war noch das RIP-Event. Rest in Peace für das Mega. Nee, das heißt nicht Rest in Peace, das ist immer wieder der gleiche Irrtum, den alle begehen. Was heißt wenn du das denn? Mal nachguckst im Internet, wirst du feststellen, dass das für was ganz anderes steht. Okay. Also Rest in Peace ist letztendlich das, was auch dabei rauskommt und passt, aber das heißt nicht Rest in Peace. Auf jeden Fall wurde da das Hamburger Mega offiziell beerdigt und deswegen, glaube ich, hat sich das sehr verteilt. Jetzt kommt schon einer mit dem Link zu dem Penisgewichtheber, Taiwan-Skurril. Taiwan-Skurril. Achso, das heißt Requiscat ja, genau. In Pass. Ja. Aber das kriegst du nicht raus. Das wird dir in 5 Jahren immer noch jeder sagen. Das heißt, Rest in Peace, ich selber hab's ja auch gedacht. Das heißt aber auch Ruhe in Frieden. Ach aber so. Ist auf Lateinisch. Jetzt verstehe ich das erst. Die hebt der ja auch nicht mit dem Penis, der hebt der am Penis. Ja, ja. Alter, wie lange wird der denn, wenn er das hochhebt da? Das sind ja sehr Ja, Japaner, du. Da, die nee, das ist Taiwan. Oder Taiwan. Ja, wollen wir jetzt auch, ne? Den wollen wir auch den richtigen zuordnen. Jetzt werden wir ganz sexistisch, dann ist das Thema auch durch. Ihr merkt, solche Spiele gibt es gerade im asiatischen Bereich, aber zum Beispiel im afrikanischen Bereich gibt es sowas nicht. Warum denn nicht? Tja, da muss man nichts verlängern. So, ach ja, bei. Es kann aber auch Raster Image Prozessor heißen. Wir müssen den jetzt nochmal wählen. Also Hot, Hot, Hot. Über das ja. wir gerade gesprochen haben, das war GC6DP9F. GC6DP9F. Und das RIP-Event, da habe ich auch schon was drüber geschrieben und das war jetzt auch nichts Großartiges, das war einfach ein schöner, witziger Abschied. Das war das GC6GEP9. GC6GEP9. Da waren halt 50 Leute, die den Humor hatten, das Hamburger Mega offiziell zu beerdigen, wobei Hoya hatte sogar ein Grab gebastelt mit Sand dabei, dass das alle durften, also ein Schäufelchen Sand da auch raufkippen, das fand ich schon geil. Da hatten sie wohl zig Ballons vorher da noch hängen. Das Geilste, ich mache ein Bild davon, ne? Poste das über Twitter ganz normal. Da fiel dann auf, der Löffel, der da drauf lag, das ist dann von der Frau von Traveling Jack gewesen, der Tibi. Die ist immer noch da. Die hatte ich vor einem halben Jahr irgendwie schon mal in der Hand, als die hier waren. Das war echt ganz witzig. Solche Geschichten schreibt auch nur das Leben. Wo ist der Löffel? An der Suppe, DJ. Also es haben auch alle den Witz gut verstanden. Da war echt gute Stimmung. Wie gesagt, 50 Leute, obwohl es schüttete zwischendurch. Es war richtiges Scheißwetter. Es war windig, es war eklig, es war kalt. Das machte überhaupt nichts. War echt gute Stimmung alles. Ein Einziger hat es wieder nicht begriffen und beschwerte sich in den Loks schon darüber, dass da nachgetreten würde. Weil er wohl nicht irgendwie begriff, er hat die Aufmerksamkeitsspanne reichte nicht, um zu merken, dass das Seba sogar oben als Owner mit drinne stand und auch eine Genehmigung schriftlich erteilt hat, dass er da kein Problem mit hat. Also das gibt es aber auch immer. Ne? Es muss ja, einen geben, der sagt, das könnt ihr aber nicht so machen. Da. Was denkt ihr nur darüber? Ja, können wir uns aber nicht beschweren, machen wir ja auch so. Ja, naja, aber bei uns hat es halt Niveau. Ja, genau. Wir sind die Geilsten, da ist es wieder. Wir dürfen das. Nein, also einer hat sich tatsächlich beschwert. Das geht das Fenster wieder zu. Ja. Das ist ja toll. Das hat sich genug gelüftet hier. Ich glaube, er hat einfach nicht genug gelesen. Also das Seba hat tatsächlich gesagt, ich fand das auch sehr gut, dass die Reviewer das Ding erst nicht durchgelassen haben. Hörte ich dann vom Benebeln. Oder Ruja. Irgendwo habe ich es von irgendeinem von den beiden nicht gehört. Der Review hat echt gesagt, nee, da wird sich über einen Kescher lustig gemacht, genehmige ich nicht. Mussten sie das Seba fragen, aber der wusste das eh. Und der hat dann eine schriftliche Genehmigung gegeben und dann wurde das erst gepublished. Finde ich eigentlich gut. Muss man auch mal den Reviewer loben. Wie war das? Hiermit erteile ich die schriftliche Genehmigung? Ja, der hat wohl irgendwie aufgeschrieben, okay, ich finde das in Ordnung, dass das Event gemacht wird und dann wurde das erst gepublished. Er stand okay. Dann sogar als Owner oben mit drin. Er wollte natürlich vorbeikommen und hat das wie überraschend, hat er nicht geschafft. Ich wusste, aber er konnte auch nicht absagen. Ich ne? wusste das eine Woche vorher schon, dass er das nicht schaffen wird, aber er hat es an dem Tag erst gewusst. Also, er bleibt bei dem Niveau. Jetzt, er muss mal. Also TJ, dann wieder Intron, lass laufen den Mist. Lass laufen oder geh raus, das Niveau wird hier nicht besser. Nein. Also wir bauen nicht mehr, wir setzen nichts mehr oben drauf. Er hat auch nicht zugehört vorhin, ne? Du hast das doch schon erwähnt mit der Flasche LKW-Fahrer, ja, wie man das macht. Ja, es ist, ja. Jetzt könnt ihr natürlich den Super-Gag schreiben, dass er das vorne nicht durch diese Öffnung schafft, sondern erst noch aufschneiden. Du meinst, er braucht das große Glas. Ja, so ein Humpen. Dann fiel mir auf, bei dem Miet, nee, was war das? Ach genau, bei dem Geocon-Fest. Ach ja, stimmt, dahinter ist verlinkt. Ja, das wollte ich sagen, aber da musst du auf Geocon-Fest Europe gehen, ja, in Berchtesgaden. Geocon-Fest in Berchtesgaden. War ich echt überrascht, als ich las, dass die Dosenfischer da beim Meet & Greet spielen. Da habe ich gedacht, was soll denn das jetzt werden? Sind die nur noch die Vorband oder was? Und habe auch mal nachgefragt, weil das interessierte mich jetzt wirklich. Nee, also die sind natürlich die Hauptband und am Samstag wird einfach keine Musik gemacht. Weil man da irgendwie so einen Trachtenverein hat oder was? Ich glaube, da kommt gar nichts oder was. Auf jeden Fall, weil ich ja wusste, die Gerüchte gingen ja schon wieder los. Ich dachte, egal, dann fragst du ja auch mal nach, weil du erstaunte mich ja auch. Und ich konnte mir jetzt echt nicht vorstellen, dass sie die als Vorband nur holen und die sich das antun. Nee, also sie sind da schon die einzige Band. As a kickoff for a Geocon event, we are happy to invite the German Punk Band Dosenfischer. Ja. Also auf jeden Fall sind sie die Hauptband. Das ist jetzt mal geklärt. Nicht, dass da wieder Falsches aufkommt. Am Freitag auf dem Meet & Greet. Okay. Da gibt es sicherlich wieder einige, die sich hinstellen. Das sind immer die gleichen. Und das ist so wie bei den Scorpions, so Wind of Change. Ja. Ach nein, was soll's? Die haben ja ihre Fans, warum denn auch nicht? Um Gottes Willen. Also ich habe ja weder was gegen noch für die Musik. Also, ist halt Geocaching-Musik, da gibt es ja nicht so viel Auswahl. Ja. Von daher ist so alles okay. Aber das, nicht, dass jetzt noch einer kommt und sagt, jetzt hier die erste mit Groundspeak abgesprochene offizielle Geocaching-Album. Nur mit der Musik dürft ihr cachen gehen, alles andere geht nicht mehr. Ja, es steht ja irgendwie zu erwarten jetzt. Oh Gott, jetzt kommt schon wieder Links auf ekelhafte Sachen, wo man reinpinkeln kann. Da klicke ich jetzt gar nicht erst drauf, nix. Die Anlage war ein Renault Clio B Phase 2. Also Renault Clio B Phase 2 findet ihr auf eBay? Nicht mehr. Ist nicht mehr da? Ich glaube nicht. Die Aktion ist beendet. Oh, aber die findet man doch trotzdem da noch. Nee, wenn die erwähnt, ist nicht mehr, ne? Dann nicht mehr. Es sei denn, es ist in dieser Vape-Maschine. Dann ist es nicht mehr. War schade. Da hat einer seinen Renault Clio inseriert mit recht witzigen Worten. Er hat mehr oder weniger geschrieben, dass der einfach kompletter Vollschrott ist. Und das Witzigste fand ich, hinten auf der Rückscheibe konnte man den TB erkennen. Aber die Nummer nicht ganz, glaube ich. Ne? Selbst mit Ranzoomen war da, glaube ich, nichts zu machen. Nicht wirklich. Aber es war natürlich gleich wieder Aufregung auf Facebook und Co. Und alle hatten, oh, da hat TB und guck mal. Aber ich glaube, das hat keiner erkennen können. Naja. Ja, das war nur so am Rande. Deine Entchen. Ich sag mal, das habe ich alles. Groundspeak hat jemand Neues fürs Marketing eingestellt. Ja. Der dann, wie nannten sie das denn, das offizielle Entenrennen? Wann ja, soll das starten? Ich habe das erst spät mitgekriegt, weil ich diese Newsletter auch echt immer nur überfliege und das gar nicht begriffen habe, was da gerade wieder abläuft. Irgendwelche Enten gibt es da zu kaufen? Also es gibt erstmal, das sind Travel-Tags, die in Form von... Oh, ach, übrigens, wir haben den Link, also wir verlinken das dann. Da ist das nochmal. Besonders ehrliche Beschreibung. Oh ja. Dann verlinken wir den Wagen auch. Dann könnt ihr nochmal gucken, ob ihr die DB-Nummer lesen könnt. So, und Groundspeak hat sich gesagt, wenn ich schon so einen, früher nannte man das TB-Rennen, ist ganz einfach, gibt es schon immer. Ja, stimmt. Gibt es die Seite dafür noch? TB Rescue, ich glaube. Nee, Rescue nicht, es gab doch mal auch noch so ein TB Running oder so. TB Run? Ja, irgendwas gab es da mal. Es gab auch irgendwie so eine Seite, die TB-Rennen tatsächlich. Guck ich mal, ob es die gibt, dann musst du ein bisschen was sagen. Mit TB Run komme ich jetzt bei Brun Frischgemäse raus. Ja, gibt irgendwie, ich weiß nicht, 3, 4 verschiedene Enden. Die sahen eigentlich alle gleich aus, war glaube ich nur die Farbe unterschiedlich, ne? Nee, achso doch, es gibt's noch. TB-run.com. Ah, siehst du. Und da kannst du dein Rennen starten. Ich glaube, die machten das relativ einfach, wenn du mit mehreren zusammen sowas machen wolltest. Genau. Und Groundspeak hat sich dem jetzt auch nochmal angenommen und ein eigenes Rennen gestartet, was sie auch Entenrennen nennen. Und dafür haben sie diese 7, 8 Enten-Tags entwickelt. Die sahen so ähnlich aus wie diese Tags, die auch verteilen, ne? So billig Ramsch mit TB-Nummer drauf. Ja, also ich war eigentlich immer ein großer Fan von diesen Tags, weil es ist nichts anderes als ein Travel-Bug, aber ein schön, noch so ein bisschen. Ja, aber ich fasse ich an, der fühlt sich billig an. Was und kosten die Enten? 4,99 Dollar. Ja, für so einen Rotz. Oh. So, und du wirst jetzt natürlich von Annika nochmal aufgefordert, nimm am Entenrennen des Hauptquartiers teil. Heute sind, oh, alter Schwede, hier, hast du mal diesen Blog-Eintrag genau gesehen? Also wird das so ein bisschen erzählt wie bla bla bla. Als wir das erste Mal Travelbugs starteten, habe ich 7 Deadly Ducks in die Wildnis geschickt. Jeder der neuen Trackables repräsentiert eine der 7 Todsünden. Oh. Dann kommen da, ja. Die gierige Deadly Dog wurde in einem Geocache platziert, der niemals auf geocaching.com veröffentlicht worden ist. Sie ist vielleicht noch immer in Virginia versteckt. Okay. Oh, bei Open Caching. Jetzt kommt das Interessante. Damit begann ein Spiel. Trackables. Heute sind mehr als 2,65 Millionen Trackables weltweit, die um die Welt reisen. Nee, die sind gelistet, aber davon ist die Hälfte geklaut oder kaputt oder weg. Ja, aber gut, das lässt sich dann doch schon mal ganz gut, weiß ich nicht, es könnten auch sein, die um die Welt reisen. Aber das, dann ja, weißt du ja... Diese potthässlichen Enten. Aber kannst du gut abschätzen, was das für eine Money-Maschine ist. 1,50 kosten Travel, kostet nur der Code. Ja. Und, aber wer kauft den Scheiß? Die sind hässlich aus, also richtig hässlich. Also nicht nur ein bisschen hässlich, so richtig scheiße sahen die aus. Also sie haben es ein bisschen an, die haben es natürlich ein bisschen anders geschrieben. Also das Rennen beginnt am 20. Juli 2016, endet am 20. August 2016. Oh, da haben wir noch Zeit. Du musst einen nicht aktivierten Trackable benutzen oder auch die Enten. Natürlich, wenn du die Enten kaufst, ist gut. Musst du dich mit dem Formular registrieren und dann geht das Rennen los. Ich finde diesen Vorschlag von Traveling Jack viel besser. Nimmst einfach irgendeine tote Ente, die du am Straßenrand findest, hängst die Bienen ran und dann schickst du das nicht los. Da könnt, wie geil. Ich würde das nochmal grausam abgeben. Also das würde ich machen, weil du hast dann Chancen zu gewinnen. Es wird nämlich international was prämiert. Und zwar das beste Trackable-Foto. Stell dir mal vor, du hast so ein Ding zu einer toten Ente. Wie geil. Oder du machst daraus die interessanteste Geschichte. Auf dem Weg zum FTF habe ich leider eine Ente überfahren und habe einen TB dran gehangen. Was kriegst du denn dann, wenn du gewinnst? Ja, ich bin jetzt gerade noch bei dem, die weiteste Reise, die meisten Geocaches und die meisten Geocacher. Und du kannst gewinnen. Das Recht auf ewiges und internationales Angeben. Ja, wahrscheinlich irgendwie. Das befürchte ich sogar. Das steht hier tatsächlich so in dem Blog drin. Oh. Wer hat das denn übersetzt? Das guck, Miss Marble schreibt auch schon, ist ja fast überhaupt nicht manipulierbar. Gehe ich auch von aus, also das wird ganz glatt laufen, damit überhaupt nicht betrogen werden. Also ich finde, da unterstellen wir jetzt auch zu viel. Als Crownspeak damals den Bericht gemacht hat, über den kleinen Jungen, der die meisten Trackables discovered hatte, zu diesem Zeitpunkt 16.000, die hatte er alle in der Hand. Ja, natürlich. Die hat er alle persönlich abgeschrieben und alle persönlich das gelockt. Das ist genau wie hier der, weiß ich nicht, Geo-Teddy, der alle seine Caches wirklich selber unterschrieben hat. Ja. Also seine eigenen. Ja. Ja, aber die Leute fahren darauf ab. Ich staune auch immer wieder, was das so für eine Gottgläubigkeit ist. Mir hat auch echt jetzt ein Arbeitskollege, der war ganz... Also stolz ist übertrieben, aber der war schon ganz so ein bisschen stolz war schon, dass er jetzt im Headquarter war. Du, ich hätte da rumlaufen und so, das fand er echt cool. Also ganz ehrlich, Seattle ist eine schöne Stadt. Ja, der war beruflich da. Wenn ich da wäre, wegen irgendwas, würde ich da auch mal ins Headquarter einfach nur mal gehen. Ja, aber ich hätte dieses Ehrfürchtige würde mir vermutlich fehlen. Na, also natürlich, wir erwarten, dass ein roter Teppich ausgerollt wird. Und wir the best German... Ja, der sagt auch zu mir, er hätte auch gerne mal die 3 Leute kennengelernt. Die 3 Leute? Die 3 Gründer da. Ich sag du ganz ehrlich, ich habe ja nur das große Glück, Pech, nee, das war eigentlich ein Glück, das mal erlebt zu haben, die 3. Wir waren aber beim Essen bei denen und ich habe auch gesagt, tut mir leid, aber das vergeht dir recht schnell, weil es einfach schwierig ist, mit Amerikanern an am Tisch zu sitzen. Du hast diesen ganzen Wortwitz nicht drin. Der ganze Abend ist langweilig, weil du musst dich jedes Mal alles übersetzen. So gut kannst du die Fremdsprache auch nicht, dass du da wirklich, das fällt ja alles weg. Das kann ja nicht witzig werden im Eigentlichen. Das ist ganz schwierig. Naja, also sie haben das ja ein bisschen umgebaut und es ist ja schon so wie ein, ich will jetzt nicht sagen wie ein Start, aber so in diese Richtung, so ein Wohlfühlbüro. Und das guckst du mir gerne an. Es gibt ja auch Leute, die fahren nach, San Francisco, Silicon Valley, um sich Facebook die Firma anzugucken. Ja. Ich meine, da gibt es Besuchertouren für. Also Das Problem, was ich hier sehe, und da lege ich doch ja, meine Hand ins Feuer. Das Rennen wird losgehen. 3 Stunden später werden wir den ersten Trackable haben, der 1 Million Kilometer drauf hat. Ja, mit Sicherheit. Also da wird beschissen werden ohne Ende. Ich lese doch gerade wegen beschissen werden, weil Miss Marvel sagt gerade, was sagt ihr eigentlich zu einem Trail, der alle 3 Monate mit denselben Dosen neu veröffentlicht wird? Ich finde es geil, da kann man ja richtig Punkte abmachen. Ja, aber ich frage mich gerade, das geht bei den Reviewern durch? Aber es gibt doch keine Punkte. Nee, gar nicht wegen der Punkte, aber das lässt der Reviewer durch? Du, das hatten wir doch hier auch. Guck mal Richtung hier ins. Echt? Ja. Da wurde der nur jährlich neu gemacht. Das ist ja absurd. Ich denke, Cashes sollen keine Laufzeit haben oder so. Und spätestens, wenn der Typ das 3. Mal erneuert, dann würde ich doch als Review auch mal sagen, immer so nicht. Ja, wie oft kannst du das denn spielen? Leider ist der Cache so zeitig abgeräumt worden. Ich fand ihn so gut und lege neu. Leg die nächste Woche ein Problem. Ja, aber eine ganze, wenn wir über einen Powertrail reden, und ich meine mal ganz ehrlich, da hätte ich doch als Suchender schon keinen Bock. Also beim 3. Mal weiß ich schon, wie die liegen wird. Also da hört für mich ja jedes Verständnis. Dann gehe ich doch einmal hin. Dann lege ich die doch gar nicht neu, liste die nur neu und übernehme gleich die ganzen Logs. Vielleicht führt Groundspeak das ja ein, dass man gleich so sagen, copy Logs gleich mit in die neue. Es gibt ja Leute, die finden bei so einem Powertrail, wo noch von 100 Dosen nur noch 14 da sind, alle. Und wenn du den hinterherfährst, wirst du auch über eine Dose finden. Du kannst den ja nicht hinterherfahren, weil meistens splitten die sich ja ganz komisch auf komische Art und Weise. Ja, aber plötzlich liegt da über eine Dose. Also scheißegal. Also es ist traurig, aber es ist nun mal so. Es gibt Leute, die spielen dieses Game so, wie sie es für richtig achten. Ja, aber selbst die haben doch, wenn sie es 3, 4, also wenn sie es 10 Mal gemacht haben, selbst die haben doch dann keinen Spaß mehr dran. Du hast doch gar keinen Effekt mehr. Also, das gab es hier aber auch schon lange. Ja, also. Ja, aber den Sinn, also mir geht der Sinn. Also, ich glaube, dass die da Spaß dran haben, die hören auch nach einem Jahr mit Cashen auf, weil das kannst du dann ja irgendwann nicht mehr toppen. Wie willst du das machen? Naja, irgendwann toppen kannst du es schon, indem du den Owner Bescheid sagst und generell schon mal alles durchloggst. Ja, aber du hast ja überhaupt keinen Effekt mehr für dich selber. Die führen da aus Amerika, diese Beschissertruppe da mit 200.000 Caches, die holst du eh nicht mehr ein und alle anderen interessiert das mittlerweile doch gar nicht mehr. Also die Fundzahlen haben ja lange nicht mehr die Bedeutung, die sie mal hatten. Ja, für einige doch schon. Ja, aber das ist echt wenig geworden. Also dann kannst du ja, dann schreib dir ein Skript und machst deine eigenen Caches. Die ganze Nacht durch, kannst du doch machen. Du kannst auch eigene Caches loggen, geht, habe ich auch schon gemacht. Und dann wird es wieder jemand geben, der das herausfindet und dich da versucht anzuziehen. Ja, aber einer, der irgendwie fragte, eine wieder, da war einer auf Facebook, der hat an einem Tag 8.000 Caches, irgendwie 56 Sekunden, wenn du das ausrechnest pro Cache. Da braucht keiner mehr gucken, da sieht man so, dass es Betrug ist, ne? Und? Das wissen die doch auch. Auch wie gesagt, dieser Geo-Teddybär, ja, 4.000, wenn man das gut macht. Und ja, vergiss es, da erzähl doch keinen Scheiß, du bescheißt und willst Punkte. Ja, dann lock doch gleich deine eigene, ist doch auch einfacher. Das ist doch für, ja, aber die Leute versprechen sich ja was darüber. Und ganz ehrlich, wen interessiert das denn in 2 Jahren? Das meine ich ja, genau, da steht es auch. Es waren 800 am Tag. Es waren 800 am Tag. Und eine fragte, ob das überhaupt realisierbar wäre. Und da denke ich immer, Mädel, sei doch nicht so doof, rechne dir doch einfach mal 24 Stunden, 800, die ganze ausrechnen, wie viele Sekunden der pro Cache hat. Und dann weißt du, nein, das geht nicht. Bei einer gleichen Performance. Und wir wissen ja, du bist ein Mensch, du baust zum Ende hin ab. Ja, eben. Also da braucht man nicht mehr drüber nachdenken. Also. Ja, aber so wie Chriso Skalt sagt, wie oft ist dir das mal schon passiert? Mir ist es schon häufig passiert, dass da einer, ich sag dann ja immer, bin gerade Anfänger, ich habe genau 2 Caches gemacht und dann siehst du relativ schnell, ob die Leute, oh ja, dann rede ich nicht mehr mit dir. Ja. So, aber ganz ehrlich, der lockt das jetzt hier durch, hat seine 800, hat seine 1000, hat seine 5000 Caches im Jahr gemacht oder seine 16.000. In 2 Jahren interessiert es keinen mehr, dann hat er die da immer noch stehen und dann lockt er vielleicht normal. Guck mal, aber er wird dann trotzdem seine 24.000 haben. Wenn du das auch hier siehst, Alarm Mogul steht im Moment bei 144.615 Pfunden. Siehst du, meine ich ja. Holt doch eh keiner ein. Also, lass sie doch machen. Das ist doch auch so eine Rentnergänge. Da haben sich doch 80 Leute zusammengeschlossen. Das hat doch auch mit Cashen nichts zu tun, was sie da betreiben. Und wenn sie sagt, also bei Miss Marple, ne, weil sie sagt, mit dem Powertrail, der da immer erneuert wird alle 3 Monate und sie keinen Bock hat, auf die doppelten Publish-Mails zu bekommen, kann ich das echt gut verstehen. In so einem Fall würde ich mich tatsächlich an Groundspeak wenden, an Appeals und sagen, hör mal, findet ihr das jetzt immer noch in Ordnung oder hört es jetzt auch mal irgendwann auf, weil das ist nicht mehr witzig. Also das ist einfach Schwachsinn. Die belegen damit etlichen Platz, gerade wenn es ein Powertrail ist. Was soll denn das? Also Da würde ich tatsächlich, gar nicht böse gemeint, sondern würde ich tatsächlich Groundspeak höflich anschreiben und fragen, sag mal, findet ihr das, ist das noch Cashen für euch oder wollt ihr das wirklich so haben? Übrigens, der Pierce ist dafür genau die richtige Stelle, weil er dann nämlich sagen kann, was der Reviewer vielleicht nicht kann, weil ja. er an seinen Regeln gebunden ist und genau. nicht sein persönliches Empfinden reinmachen. Er kann dann sagen, ich finde das geil und dann ist das ein für alle Mal geklärt. Ja? Dann ist es halt so und dann kannst du auch nichts dagegen machen. Ja. Dann kannst du höchstens sagen, okay, ich möchte für diesen Bereich keine Publishing-Mails genau. mehr haben. Ich habe mich auch schon ein, zwei Mal in Groundspeak gewandt und finde das auch gar nicht schlimm und da kriegst du auch immer höfliche Antworten und alles. Gut, die einmal kriegt ihr irgendwie keine Antwort, weiß ich bis heute nicht warum. Du kriegst immer nur das, ja, kümmert sich einer drum und dann hört dich nie wieder was davon. Aber insgesamt, mein Gott, dafür gibt es diese Schiedsrichter und wenn da jetzt wirklich, also das würde mir auf den Sack gehen, wenn hier alle drei Monate kommt hier so ein riesen Power-Trail wieder an der gleichen Stelle raus, da würde ich Groundspeak auch mal fragen, wollt ihr das Hobby wirklich so weiter betreiben? Ist das der Sinn? Kann ja auch sein, dass sie sagen, ja. Ja, ich glaube, dass genau diese, dass diese extremen Dinge dazu führen, dass sich auf dem Gegenpart auch eine gewisse Extremität bildet. Ja. Und dann hast du sowas wie Dosen zerstören oder melden oder ja, ja. Was auch immer. Das ist sauber, wenn die meine Leute haben, bei mir wurden die Dosen zerstört. Ich sitze immer da und denke, ja, finde ich scheiße, dass es gemacht wurde, aber erzähl mir doch nicht, dass du nicht irgendwas gemacht hast. Es gibt keine, einfach losgehen und wild zerstört. Mach's auch mal ganz selten geben. Aber meistens, wenn du dann diese Sache so ein bisschen nachverfolgst, ne, stellt sich irgendwann auch heraus, ja, da hat auch einer sich ganz aus dem Fenster gelehnt und mordi auf die Kacke gehauen und das ist jetzt die Rache. Dass das immer noch alles scheiße ist, keine Frage, aber unschuldigstes weiß, es ist mir zu oft immer, dass die Leute so tun, sie haben gar nichts gemacht und ihre Caches würden plötzlich alle zerstört. Ja, oder die Straßenreinigung kommt vorbei und ja, putzt die Fehler. Oder haut die alle weg. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich fand das jetzt aber auch, dass in letzter Zeit doch wieder mal so ein leichtes Zucken zu diesen Powertrails kam. Ja. Also hier auch in der Gegend, da wurde so 1, 2, 3 gepublished. Es ist. Oh, ich lass, bin lass ich ketzerisch, wenn ich sage, Neulinge haben Tanks und Powertrails? Nee, das kann man tatsächlich manchmal so glauben, ja. Ja. Habe ich auch das Gefühl. Ach, dann war da wieder irgendwie. Ach, das war auch gar nicht so wichtig. Da war wieder irgendeine Diskussion, diese Discover-Assis. Aber Leute, da, das jetzt nochmal, dass ihr diesen Alam Mogul, dass der Name bekannt ist, ja, das sagt schon zeigt alles. Ja eigentlich ja. Schon, wie paradox das ist, dass genau. man wirklich mit Funden. Gewisse Bekanntheit erreicht. Genau. Jeder weiß, wie das ist. Und genau das wollen die Leute. Und solange das so ist, dass es dazu führt, dass jeder weiß, wie das ist, wird es weiterhin Leute geben. Ne? Ja. Wir können uns ja hier verschwören, dass wir sagen, wenn ihr den irgendwann mal trifft und er sagt, dann sag ich so, hey, wer bist denn du? Und er sagt den Namen, dann sag ich, kenne ich nicht. Bist du neu oder so? Und dann wird er euch schon sagen, er hat so und so viel. Wenn er clever ist, sagt er, nee, ich mache das schon seit acht Jahren und so weiter. Aber wahrscheinlich würde er sagen, du, ich habe schon so und so viel Funde. Und dann sagst du, ja, alles geschummelt. Ich würde den nicht mal kennen, weil der Name sagt mir auch gar. Jetzt weiß ich den wieder für eine Woche und dann ist er mir auch wieder entfallen. Weil ganz ehrlich, das interessiert mich auch tatsächlich nicht. Also das kann ich nicht mal sagen. Also es ist mir wirklich egal, wer da am meisten hat. Weil ich weiß, bei der Anzahl Jahre, die Anzahl Cash ist, gut, hat einer betrogen, soll er doch da oben stehen, wenn er will, mein Gott. Irgendwann mache ich mir wirklich nochmal ein Skript und log mal meinen eigenen Caches so für eine Woche komplett durch. Also immer wieder im Kreis. Dann dürfte ich ihn überholt haben. So, Facebook-Hohlköpfe. München, Venedig. Waren wir ja so schön bei. Ja. Hattest du das mitgekriegt? Ja. Oh mein Gott, einer paulte wieder auf Facebook rum und es, also auch an der Formulierung merkte man schon, dass es wieder nur darum geht, mal zu pieksen. Ob mal einer kurz die Final-Koordinaten von München, Venedig für ihn hätte. Er hätte keine Lust, das ganze Stück zu laufen, das wäre viel zu viel. Also das fand ich schon ziemlich heftig und es gab tatsächlich wieder einen oder zwei, die echt sauer wurden. Hattest du das mitgekriegt? Ja, ich habe es mitgekriegt. Ich finde eine gewisse Coolheit auch immer ganz cool, die dann kam, lockt doch einfach so online und reset keine Sache. Die Fragen, die dazu kamen, die waren auch egal, das stimmt. Ich hatte ja dann drunter geschrieben, du, ich bin jetzt zu faul zum Lesen, waren jetzt irgendwo die Final kurz, ja. War echt zu lang, dann bitte nochmal mitteilen. Irgendeinen Log gibt es ja auch bei München Venedig, wo drin steht, auch auf der abendlichen München-Runde habe ich den gleich miterledigt. Ja. Vollkommen geil, ich glaube, den gibt es heute sogar noch, den Log. Ja, also die Facebook hat dieses Mal schon extrem. Ach, der liegt in München. Ich dachte, der liegt in Venedig. Ja, er ist halt von München kurz rüber, hat den mitgenommen. So hat er das geschrieben. Also, ja. Im Moment, diesen Monat hat es mich echt rausgehauen teilweise. Also was die da so. Hast du mit dem Handybeweis auch noch gesehen? Das ist doch kurzfristig. Postete einer ganz stolz. Und jetzt hatte er den Beweis, dass das Handy doch genauer ist als die Garmin-Geräte. Weil er irgendwo, ich weiß gar nicht in welcher Stadt, an so einem Vermessungspunkt. Genau, der abgelegt wurde, ja. Ja, hatte Handy und GPS nebeneinander und das GPS war jetzt, das Handy war genauer. Also großartig. Ja. Klugscheißer at its best, oder? Aber dann gibt es halt auch Leute, die diese Punkte nochmal nutzen. Ja. Theoretisch, also muss da hinfahren und wenn ein GPS-Gerät eine Abweichung hat, dann sofort an Garmin retournieren. Auf jeden Fall reklamieren. Aber das ist sowieso so. Also ich bin da immer so ein bisschen, zum einen karikatiere ich ja diese ganzen Leute immer ganz geil mit so Kommentaren, ich bin zu voll zu lesen, so wie es einige sind. Gib mir das hier nochmal Zusammenfassung. Zum anderen finde ich es dann aber auch nicht toll, wenn sich einer zum Beispiel in unserer Bindestrichgruppe halt sagt, ey, ich habe jetzt 100 Funde, dann kann man das ja mitteilen. Das finde ich auch gar nicht verkehrt. Kann sich auch mal freuen. Wenn dann, ja, super. Ich habe 1000 oder sowas, wenn da solche Antworten kommen. Ich finde, die Leute sollen sich ruhig freuen, fertig. Mit solchen Themen. Ich meine, dabei passiert nichts. Aber so ein bisschen Wichtigtuerei gehört vielleicht auch dazu. Ja? Letztendlich gibt es ja auch. Ja, Mann, machen wir. Na gut, wir dürfen es, aber wir sind ja die Geilsten. Genau, mit so einem ja, genau, mit so einem Blocker musst du reingehen. Dann geht nämlich gar nichts mehr. Die Blocker zwischenschalten, optimal. Nein, da wurde dann auch wieder viel diskutiert hin und her. Ich sage auch mal, dann kauft ihr doch einfach ein GPS und dann ist gut und lasst die anderen mit dem Handy cashen. Ich sehe das Problem überhaupt gar nicht. Ich frage mich immer, was das an Lebenszeit kostet, auf Facebook zu diskutieren. Oh. Ja, aber das kommt darauf an, wenn du so wie ich auf der Arbeit sitzt und nicht allzu viel zu tun hast, dann ist das einfach eine schöne Möglichkeit, um über den Tag zu kommen. Also. Solche Tage habe ich durchaus und da bin ich ganz froh. Scheint ja in Deutschland weit verbreitet zu sein, wie ich mir das immer anschaue. Ja, eigentlich sind es ja auch immer die gleichen, die schreiben, muss man ja auch sagen. Das sind selten mal andere zwischen. Was haben wir noch Schönes? Haben wir gar nicht mehr. Ich sag, wir haben diesmal echt, das ist das Sommerloch. Leider sind da sind andere Podcasts uns weit voraus, die haben immer was. Ja, ist die Show dann auch mal 10 Minuten kürzer, ne? Ja, um Gottes Willen. Was mir auffällt, auf Facebook sind wir ja jetzt so durch. Gibt es aber auch bei Twitter, folgt mir jetzt einer, der heißt, das fiel mir noch am Rande als Pointer. Zack, Fick. Das ist ein Amerikaner. Ich weiß erstmal gar nicht, warum er mir folgt, weil er schreibt alles in Englisch, aber ich fand es irgendwie süß, so den Namen Zack, Fick. Zack, Fick. Zack, also ohne C geschrieben immerhin, also Z-A-K, aber Fick wie Fick. Ja. Also den Namen. Stell dir vor, das wäre sein Echtname. Na, wie heißt du denn Zack? Oh, deine Eltern haben dich echt verarscht. Was ist das denn? Ja, warte, bis du meinen Nachnamen hörst. Und ja, vielleicht in dem Land ist Zack ist glaube ich gar nicht mehr so selten. Da heißt er ja Zack dann vermutlich, ne? Ja. Ich denke mal. Aber ich fand. Klingt dann trotzdem irgendwie. Ich kriege nur plötzlich dann diese Nachricht, ihr folgt jetzt auf Twitter, Zack, Fick. Ich meine, Scheiße, was ist das denn für eine Sockenpuppe? Nee, das ist ein Amerikaner. Fand ich schon irgendwie süß. Was ich nochmal so ausgegruben habe, ist von unserem alten Supercacher wird es übertrieben. Also mir ist folgendes durch einen Tweet von Süffel aufgefallen. Es gibt tatsächlich einen Cache, der im Jahre 2009 archiviert wurde. Guckt euch den mal an. GC1A6VJ. Und wenn du da mal so durchscrollst, wann der so gelockt wurde, dann siehst du, dass der seit 2009, da wo er archiviert wurde, kontinuierlich immer wieder gelockt wurde. Unfassbar, ne? Und weißt du, wie das heißt? Da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein. Wahrscheinlich haben sie alle noch ein altes PQ auf dem Gerät. Von 2009, was man so rumliegen kann. Ja. Ich kenne einen, der macht sowas. Ja, irgendwie. Leider hatte ich noch ein altes PQ drauf, aber egal. Ja, sowas kenne ich hier auch aus der Nähe. Und zwar übrigens mit Foto alle. So, und da habe ich mir gedacht, wie geht das denn eigentlich? Und wenn du da mal bin ich jetzt auf Groundspeak? Ja, wenn du da auf die Groundspeak-Map gehst, findest du einen Geocache von selben Owner. Also ja. Sagen wir mal, so richtig schön den Reviewer einen reingehauen. Lass mich hier kurz, super, funktioniert ja wieder super. Und zwar den Geocache GC1QX1. Ja. Und jetzt pass auf, wie kommen die alle auf diesen Cache? Ja, das würde mich alles auf. Dieser Cache ist die Neuauflage des Vorgängers, der mit den neuen Regeln von Groundswick keine Logbedingungen mehr eingehalten werden müssen. Hier nun ein neuer Cache. an gleicher Stelle. Wer Fotologs mag, kann den alten Cache nachträglich immer noch mit Foto locken. Das Logbuch wurde von mir jedoch entfernt, damit nichts in der Umwelt zurückbleibt. Und dann hat er den alten Cache verlinkt. Oh, also weiß der, ne? Kein Geocache. Also das ist doch mal so richtig groundspeed-gefickt, ja. Finde ich. Also die sagen dir, es gibt keine Logbedingungen mehr. Wenn du sagst, da muss ich einer mit einem Foto irgendwie, gibt es nicht mehr. Ändere ab. Ich mache den zu. Ich mach 2009 schon. Ich mache einen neuen Multi auf. Na gut, wenn du den Link da setzt, dann linke den einige, auf das andere, dann findest du ja, den wieder. Die nehmen den Punkt dann auch gerne mit. Nimmst wieder, den Punkt, ja. Der eigentlich die Logbedingung letztendlich ist, das Foto. Und locken seit 2009 kontinuierlich in Cache immer mal wieder so. Na gut, wenn du jetzt nochmal NA loggen würdest, würde es vielleicht auffallen. Ich lese aber gerade, es scheint nicht mal so selten zu sein. Guck mal hier, gibt es in der Rhön auch einen Webcam-Cache, auch der wird seit Jahren gelockt, obwohl er archiviert ist. Also ich habe auch schon manche Sachen, denke ich auch, naja, weiß ich nicht, ich habe den gefunden und der Owner hat einen Tag vorher disabled. Ja, dann logge ich den trotzdem, weil er war ja da, was soll denn das? Also da finde ich jetzt auch, aber jetzt auf die Idee von 2009 Cache loggen würde ich nicht mehr kommen. Ja, oder diesen Webcam-Cache. Also selbst wenn er das geil verlinkt hätte, ich würde mir nicht mal das Listing holen, wie soll ich das handeln? Da muss ich mir das in GSNK, wäre mir alles viel zu kompliziert. Ja, und das für einen Punkt. Wenn, ja, aber 7 Jahre schaffen es aber, das nenne ich mal richtig gefickt. Das ist doch echt absurd, ne? So, und dann ist mir noch was Schönes aufgefallen, bei einem anderen Cache, den habe ich jetzt hier leider nicht verlinkt. Ach doch, GC4J8ZM. Und zwar gibt es da einen Owner Maintenance Log. Also, ja, also ja. Es gab mal irgendwann, Logbuch ist irgendwie, der Nano-Logbuch ist voll. Und das Owner Maintenance Log ist folgendermaßen. Leider waren die letzten Versuche, das Logbuch zu tauschen, erfolglos, da das Muggelaufkommen so hoch war, beziehungsweise der Cache sich gerade bei anderen Machern befand. Ich bitte daher alle, ein Fotolog zu machen. Also der Owner selber hat irgendwann mal dann Cache hingeschmissen und hat dann auch reingeschrieben, Vorsicht Muggel und müsste... Den Teil verstehe ich doch, aber dass er sich bei anderen Machern befand, habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, habe ich auch nicht verstanden. Was soll mir der Satz denn sagen? Jetzt kommst du aber in die Details hinein. Müssen wir gleich nochmal gucken hier. Bei anderen Machern? Wer weiß, vielleicht hat da gerade einer, der meint, bei anderen Findern befindet. Wahrscheinlich, er schreibt ja, übrigens heißt der Cache auch ganz schön muggelig. Und vermutlich haben die gerade den Cache irgendwie gefunden, mitgenommen und er war zu dem Zeitpunkt da, oh Mann, ey, das und wollte so ihn locken. Ist das natürlich mega geil, wenn du als Owner nicht mal schaffst, das Logbuch zu tauschen, ja, weil der Cache so muggelig ist. Dann könnte man drüber nachdenken, dass das vielleicht doch nicht so der richtige Platz ist für einen Nano. Das sind so Cache. Hat übrigens 40 Nodes, 30 Mal nicht gefunden, 1100 Mal gefunden. Naja, ich finde es... Ja, einer spannend schreibt Macher gleich Owner, einer sagt Macher gleich Sucher. Ja, irgendwas dazwischen wird es gewesen sein. Das wird wohl der Sucher sein. Bei Caches, die gerade loggen, das schätze ich auch am eher. Guck mal, archiviert 2005, letzter Log Oktober 2015. Naja, hat halt einer noch 10 Jahre, der hat nach 10 Jahren mal ein altes GPS rausgeholt, da war noch eine Pocket Query drauf und dann bot es sich an, noch mal kurz zu loggen. Also genauso würde ich das Log auch schreiben, weil dann merkst du so richtig, dass du alle das auf Deutsch das System fixt. Ja, aber das ist so, und die Leute sind so peinlich, ich verstehe es auch manchmal nicht. Macher ist hier gleich so, Sucher. Gemeint in diesem Ding. Also Cache-Macher, Geocache-Sucher. Ich habe übrigens aber festgestellt, das ist bei Open Cache ja auch nicht viel anders. Den einen, den ich dann in Harburg gemacht habe. Ich war so froh, dass in Harburg gibt es so 3-4 Caches, konnte ich einen zu Fuß und 2 mit dem Fahrrad mittags noch in der Mittagspause schaffen. Das finde ich aber schön, wenn ich dann echt mal in der Mittagspause noch losfahren kann. Cache-Macher finde ich immer herrlich. So, dann bin ich da hingeguckt und dann habe ich schon die Logs gelesen. Oh, so ein Scheiß, ich war jetzt das 5. oder 6. Mal hier und den finde ich überhaupt nicht. Und jetzt habe ich den gesehen, da muss man ja mindestens 1,68 kommt man da überhaupt nicht ran. Oh, da bin ich schnell gefahren, gedacht, oh Gott, was ist denn das für ein Cache? Guckst du aber mal an, ne? Weil wenn du, bevor du meckerst, musst du mal gucken. Ich fahre da hin, zwischen so Mülltonnen rein und dazwischen konnte man so durchgucken und dann sah ich den schon. Also, das ist ja... Wusste man sehenswerter nicht, Platz, finde ich, so zwischen Mülltonnen. Doch, also nicht Mülltonnen, sondern, weißt du, so diese Bauten aus Beton, wo die Mülltonnen drinne stehen. Macht's jetzt irgendwie nicht besser, oder? Macht's doch, weil ein Gebäude rechts die Mülltonne, ein Gebäude links. Und in der Zwischen ist so 10, 20 Zentimeter Luft. Und da drinne baumelte der in der Mitte. Überhaupt nicht bei den Mülltonnen. So, ach so. Und die Frage ist, wie kommst du an das Scheißding ran? So, und mit einem kleinen Kind, was du da reinschickst. Passt nicht. Das war höchstens 10 Zentimeter und so etwa 15 Meter lang. Und in der Mitte hing der. Also keine Chance. Trainierter Dackel. Und der Hint war, der war echt dämlich, der Hint war irgendwie glitzernd. Ja, super. Und ich bin dann, hab mir geguckt, wo ist der etwa, hab mir das am Baum, an den Bäumen, die so rüberragten, gemerkt, wo der so in etwa hängt, bin dann da mal hin und hab gedacht, versuch's mal von oben rüber zu fassen. Und fass auch so rüber und zack, merke ich, oh, ist eine Angelsehne in den Finger. Ah. Vor meinen Augen, die waren nicht zu erkennen, weil die, diese Betondinger, wo die Mülltonnen drin sind, das ist ja dieses, wo so feine Steine oben drauf sind, diese Verkleidung. Und dadurch war das Ding echt nicht zu erkennen. Ich weiß nicht, wie der auf 1,68 Meter kam, also wär's aber 1,50 rangekommen, du musstest nur die Sehne finden. Ist ja häufig so, ne? Dass du manchmal denkst, hm. Ja, aber der pöbelte da schon den Loks rum. Und das war ein toller Cache, also einer der wenigen OCs, die richtig gut waren. Also kann ich überhaupt nicht sagen. Miss Marples Lieblingshint ist übrigens erstmal nicht. Ich habe meinen neuen Lieblingshint übrigens nicht, gefunden. Der hatte ich auch gesehen. Der Hint war magnetisch. Das ist jetzt an sich ja nicht schlimm. Blöd ist, wenn das magnetisch darauf bezieht, dass man drei Nägel in den Baum geschlagen hat und dann die Dose daran macht. Hast du hier in der Nähe gecached? Ja. In der Dorf? Der Hint ist geil, oder? Magnetisch. Was hast du den denn gemacht? Mensch, hätte mal vorbei so Bescheid sagen können, wären wir noch zusammen langgelaufen. Der ist ja hier vor der Haustür fast. Ich habe die Dinger gar nicht mitgekriegt erst. Aber der Hint ist auch geil, ja, oder? Ja. Hast du die alle gemacht? Nein. Oh, schade. Die sind alle so befestigt. Also in jedem Baum sind mindestens drei fette Schrauben oder Nägel reingehauen worden und da hängt dann magnetisch das Ding dran. Ich war ganz ehrlich, das interessiert hier keine Sau. Ich kenne hier sämtliche Bauern, ich bin hier aufgewachsen. Denen ist das kackegal und da gibt es auch keine, das ist alles Quark. Das tut weder dem Baum was, noch werden die irgendwie wirtschaftlich verwertet. Das ist scheißegal, aber ich wette mit dir jetzt schon, das dauert keine drei Monate, bis wieder einer in den Loks rumsabbert, wie schlimm das ist, dass da Nägel im Baum sind. Das sehe ich jetzt schon kommen. Ja. Bin ich mir sowas von sicher. Ich finde die Kombination immer so geil, weil. Ich stand aber auch und hab gedacht, also, was ist das denn für ein Hint? Magnetisch und stehe hier vom. Da war ja auch nichts an Metall rundherum. Also in 100 Meter Umkreis war kein Metall. Ja, ja, das war so richtig helle. Also, jetzt müssen wir eigentlich so einen Jingle haben. Achtung, jetzt kommt Tracers kleiner Hinweis für freundliche Cacher. Ein Hint soll dem Sucher dabei helfen, die Dose zu finden. Ja. Er beschreibt weder den Zustand der Dose noch irgendwas, was überhaupt nicht dahin gehört oder die Befestigungsart, sondern mit dem Hint soll es möglich sein, die Dose zu finden, wenn man sie so nicht findet. So. Und da gab es jetzt gerade eine interessante Diskussion, das fand ich wirklich interessant auf Facebook, ja, wo Hoja gesagt hat, hat er so Bilder gepostet von einem seiner Caches und im Hint steht wohl, hat er tatsächlich ganz klar reingeschrieben, wie das, er hat wieder so eine Dose, wo du, die du nicht so einfach aufkriegst. Er ist ja ein Bastler, da ist ja irgendwie auch aber nicht mal Miniatur Wunderland oder irgendwas. Ja. Auf jeden Fall ist er ja echt ein begnadeter Handwerker da und hat wieder was Tolles gebaut. Da müsste ich eigentlich auch nochmal hin mit Krümel zum Miniatur Wunderland. Und hat den Hint haarklein beschrieben, wie das aufgeht. Und fragte jetzt so mal an Facebook, fand ich gar nicht schlecht. Was haltet ihr davon? Also ist das zu viel oder zu schlecht? Ich finde das völlig in Ordnung. Also habe ich selber gar nicht geantwortet. Das haben die meisten auch geschrieben, ja. Mir war nur nicht bewusst, dass du praktisch überhaupt keine Zeichenbegrenzung für diesen Hint hast. Nee, hast du nicht, das wusste ich. Echt? Ja, hast kannst du mir jetzt das Listing rein. Ich habe sogar mal tatsächlich mal irgendwo, das war früher, aber 2006 oder so, hatte ich irgendwo mal einen Hint, der war original länger als das Listing und das war schon nicht kurz. Also der hat seine ganze Lebensgeschichte in den Hint geschrieben, der hat auch nicht lange gecashed davon ab. Aber der hatte wirklich so einen Riesenhint. Der hat überhaupt keine Beschränkungen, da kannst du reinschreiben, so viel du willst. Vermutlich auch 4000 Zeichen oder so. Oh Gott, das haben wir jetzt gesagt, jetzt wird der eine wirklich seine Lebensgeschichte da reinschreiben. Du willst einfach nur den Hint und der erzählt dir noch ein bisschen was aus dem Leben. Nee, aber es war... Also ich würde das immer so machen, wenn ich eine Dose gebastelt habe und du weißt heutzutage, alle haben keine Zeit, alle müssen schnell, machen es kaputt und so weiter. Du möchtest als Owner doch, dass der... die Dose findet, dass er sie, wenn er sie findet, unbeschädigt öffnet, sich eintragen kann, sie genauso wieder hinterlässt. Es gibt nun mal halt Grobmotoriker, es gibt Leute, die haben es eilig, es gibt Leute, die können es einfach nicht. Und wenn es im Hint steht, zieh hier ran, zieh da ran, fertig. Ja. Und wer sich darüber aufregt... Oh, da gab es das. Ich habe auch gedacht, da kann doch eigentlich gar keiner was gegen sagen. Die ersten kamen ja auch alle gleich. Ja klar, warum nicht? Dann ist das sicherer für die Dose, es bleibt alles heile. Und der eben eilig hat, ja mein Gott, der liest das halt ab, hat sich keine Mühe gegeben, aber hat trotzdem seinen Punkt und alle sind zufrieden. Und wieder, ich glaube, es war wieder Posting 5, vermute ich, wie immer. Relevanz wieder. Nee, das finde ich überhaupt nicht gut. Dann hat er das ja viel zu einfach. Und Also er hat mich dann ja gemaßregelt, es wäre also keine Missgunst gewesen. Ja, ich weiß nicht, was sonst gewesen ist. Ich finde jetzt keine andere Formulierung dafür, aber ich frage mich, wie kann man denn da bitte was gegen haben? Nee, ich glaube, das ist ein Denkfehler von Leuten, die sagen, ja, dann finden sie es dann zu einfach oder so weiter. Für den ist es dann ja nur ein D1, ja. Ja, also erstmal grundsätzlich ist es ja so, dass wenn ich selber eine hohe Schwierigkeit mache, dann öffne ich nicht den Hint, sondern versuche die Dose so zu finden. Ja. Wenn ich davon, zumal der Hint, also das muss man jetzt noch mal zusagen, bei Hoja gerade in diesem Fall, weil wir jetzt gerade von dem reden, sogar wohl so ist, dass er praktisch schon Vorlauf hat. Also erstmal wegen den Hint, wie ein Hint gemeint ist. Und dann steht, Achtung, ab hier jetzt, aber jetzt, dann kommt es aber ganz genau. Weißt du, also, deftig. Du liest da auch nicht aus Versehen rein. Also das muss man dazu sagen. Aber ansonsten klar. So, und wenn ich den Hint von vorher aufmache, dann will ich mich doch selber nur bescheißen. Also, wenn ich dann, wenn ich dann sage, aber das ist jetzt zu einfach, dann habe ich nicht, natürlich ist es dann nicht mehr die irgendwas. Ich will mich aber nicht mal selbst bescheißen unbedingt. Ich zum Beispiel mache das auch oft, ich habe auch keine Lust, an so einen Elektronik-Scheiß oder sowas rumzubasteln. Da bin ich froh, wenn mir einer sagt, wie es geht. Der Weg dahin, der ist für mich wichtig. Ja, ich meine nur, das ist doch, die Denkfehler ist, wenn ich es wirklich hart lösen will und für mich ein D5 haben möchte, dann mache ich den Hint nicht auf. Wenn ich den Hint vorne herein aufmache, dann darf ich mich nicht beschweren, dass es kein D5 ist. Genau. Und darum geht es ja eigentlich. Aber es wird sich ja eher über andere beschweren, die es dann einfacher hätten, weil sie das Ding aufhaben müssen. Ja, mein Gott, dann ist es so. Und dann sag mir mal eine andere Formulierung dafür als Missgunst, wofür ich dann gemaßregelt wurde. Jetzt wird's aber schwierig. Wird's schwierig. Neid? Also sorry, das ist für mich Missgunst. Das bleibt auch für mich. Neid? Oder, wahrscheinlich ist das... Also ich weiß auch nicht. Ich sehe das ja selber. Ich, wie gesagt, ich habe zum Beispiel, wenn das eine einfache Sache ist, probiere ich das aus. Wenn ich merke, okay, das begreife ich überhaupt nicht, was der von mir will, dann bin ich froh, wenn ich einen Hint habe und das wie so ein Idiot durchgeführt wird. Ja, dann soll er mich doch von mir als Idiot schimpfen. Ist doch alles kein Problem. Hauptsache, ich kann dann wenigstens die Dose zu Ende bringen, weil es ist ja auch ärgerlich, da irgendwo am besten 3 Kilometer hingelaufen zu sein und dann kriegst du die Dose nicht zu Ende. Apropos, auch so eine Bitte an die Owner. Ich habe heute ein Buxtehude eingemacht, ne? In Buxtehude gibt es so Platten im Boden. Nicht so wie diese, nicht die für Juden, gibt es ja in Hamburg viel, diese Stolpersteine, sondern für Bücher. Das hat, glaube ich, auch mal der Buchladen da, oder ich weiß nicht, wo das herkommt, aber es ist für Bücher. Da steht irgendwas über eine Autorin oder irgendwas, so kleine Steine. Da stehen so Kleinigkeiten drauf. Wie ähnlich wie die Stolpersteine, aber eben halt nichts aus dem Krieg, sondern irgendwas mit Büchern, glaube ich, ist das. Okay. Und da hat er einen langgeführt. Gibt 45 Stück, glaube ich. Und er hat auch alle angegeben. Das finde ich erstmal okay. Wer das alle angucken will, ist das doch klasse. Ich finde das schon mal ganz interessant, weil ich das zum Beispiel gar nicht wusste, dass es sowas gibt. Ja, gibt es also Buxtehude, wie gesagt, hat das. Und du wirst durch die ganze Stadt, durch die Einkaufsmeile geführt sozusagen. Und er hat alle 45 angegeben. Also wenn er es richtig schön gemacht hätte, hätte er sie auch als Waypoints eingestellt. Das hat er leider nicht, sondern nur als Text. Und dann hast du so eine Liste, die musstest du dir ausdrucken. Und von diesen 45 Stück musstest du 30 Stück oder so besuchen. Eigentlich nicht schlecht, aber das ist auch, wo ich sage, oh, hör auf, alle 50 Meter bleibst du stehen und musst wieder irgendwas feststellen. Alles so, welche Buchstaben sind oben am Giebel oder welche Hausnummer ist das hier und so. Also einfache Sachen, was ich an sich gut finde. Aber 30 Stück, das ist und bleibt zu viel. Ja, dadurch verliert der wieder. Ich fand den am Anfang so geil, den Cash, aber irgendwann nach Station 20 haben Alko und ich auch nur angekommen und gesagt, wollen wir so zu Ende mal fahren nach Hause? Das ist alle 50 Meter und dann ist es doch irgendwann immer das Gleiche. Ich glaube, es gibt manchmal so das Problem, dass du einfach mit deinem Cash zu viel zeigen willst oder zu viel da reinpackst. Ja. Dann ist es vielleicht sinnvoller, nochmal eine andere Herangehensweise, die vielleicht in demselben. Ja, zwei, die dasselbe Thema haben, ist auch scheiße. Ja, da musst du vielleicht eine andere Herangehensweise haben, um das nochmal anders einzubinden oder so. Aber mach 10 Stationen maximal. Mach nicht mehr. Das ist ja auch für euch selber eine unglaubliche Pflege, dass Ethik beim Cashen. Ethik beim Cashen ist aber auch. Also ganz ehrlich, der Satz, da kriege ich das Kotzen. Also nee, das ist jetzt gar nicht gegen irgendjemand, sondern das, für mich ist das gruselig. Ethik beim Cashen, das sind zwei Worte, was haben die denn miteinander zu tun? Ja, das ist ja... Nee, das ist genau wie Ehre und so. Lass bloß solche Kacke beim Cashen weg, ey. Das hat nichts mit Ehre oder ach, ich weiß nicht, was ein Scheiß oder Respekt, wenn ich das schon immer höre. Das ist doch alles Schwachsinn. Mann, das ist ein Spiel, da gehe ich raus, suche eine Dose oder schreibe und dann ist das gut. Da brauche ich keine Ehre und da brauche ich keinen Respekt und ich weiß nicht alles was, ey. Ich finde es, ich finde es einfach ein bisschen zu hochtrabend. Ja, absolut. Ethik kommt in der Philosophie, ja. Ja. Schreibt so menschliches Handeln. Hat das noch was? Das ist immer, ich meine, das ist ein Hobby, das ist ein Geocaching. Gibt's, naja, vielleicht hat er sich da auch ein, ja, er schreibt wahrscheinlich über das Thema. Ich kenne den Beitrag jetzt nicht von Sarfuchs. Hat das, glaube ich, nur überflogen. Also ich meine jetzt auch nicht den Beitrag, sondern an sich schon mag ich diese beiden Worte nicht zusammen in einem Satz. Es sei denn, da steht irgendwie kein nicht oder hat nichts damit zu tun zwischen. Ja, das ist immer so, ja, naja, das kannst du so und so sehen, aber ich finde, ein bisschen zu hochtrabend, ein bisschen zu viel Moral da drin, ein bisschen zu viel philosophisch das Ganze angehaucht. Also, ja. Eigentlich gibt es nur eine Regel hier, man trägt sich in dieses Logbuch ein und findet die Dose, das ist das Thema beim Geocaching und mehr ist es nicht. Mir fällt gerade eins auf, weil wir ja auch immer so auf Zahlen stehen beim Cachen, ne? Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Da oben sieht man ja auch, wie viel... Was der Chat heute alles so geschrieben hat, 131 Beiträge, das nenne ich mal ganz üblich. Wo siehst du denn das hier? Da oben links, in blau, in Klammern. Habe ich gerade gesehen, dass das hochgezählt wird. Das sind offensichtlich die Beiträge, die heute durchgelaufen sind. Okay. Davon ist bestimmt 35 Mal, ich habe den Chat verlassen und habe mich neu eingeloggt. Ich glaube, das zählt da nicht mal. Okay. Auf jeden Fall macht ihr das gut, Jungs. Es ist immer echt, ich finde es immer schön. Ich finde das auch gut, wenn wir so durchhängen. So, ich bin wirklich echt kaputt gerade. Ja, ich habe auch gerade so dieses Einschlafmoment. Ey, dass der Chat dann mit sich selber beschäftigt. Weißt du, das ist so... Ja. Also es war heute auch ein langer Tag durch diesen... Wie wenn du dich selber anfasst. Ich mache jetzt mal eine Cash-Empfehlung. So. Um das Thema wieder rauszuholen. Ja, ja. Ich war in Kiel, wie Alter, ihr wisst. Was geht denn jetzt ab? Ach so. Jetzt pushen sie das, ja, die alten Statistiker. Siehst du, so einmal drauf, da gibt es eine Zahl, die man erhöhen kann, schon geht's ab. Stimmt. Ja. Plus eins, genau. Genau. Ich war in Kiel und habe mir mal einfach die Location für das, ich weiß gar nicht, wie heißt das, Mega in Kiel. Vorkasse ist ein bisschen früh dran für das Mega-Event. Du weißt ja, wie ich das mache. Ich fahre immer vorher schon hin. Ach so, du musst dich ja schon mal eintragen. Leg dann irgendwo einen Aufkleber ans Schild und sag dann, ich war da und habe das Ding gelockt. Also, ich war in Kiel. Was, ja, also, wie soll ich das sagen? Also, ich weiß gar nicht, ob Kiel so viel hergibt. Also, der Hafen an sich ist schön. Das Bremerhaven-like. Ja, es ist wirklich so. Also Kiel gibt natürlich, wenn du aus Kiel rauskommst, also da zum Beispiel zum U-Boot-Denkmal und so, ja. Das ist alles schön. Auf der anderen Seite so Baden, Laboe, andere Seite fällt mir jetzt nicht ein, ist auch ganz nett. Kiel selber ist halt, der Hafen ist schon schön, da muss auch gutes Wetter sein. Ja. Ich meine, legen ja auch Kreuzfahrtschiffe an, aber jetzt tue ich wahrscheinlich allen Kielern Unrecht, die sagen, wir haben da noch einen Park und da ist noch was toll. Ja, alles toll. Ja, egal. So, wie gesagt, ich war da mal, ich war da kurz cachen und wie ich das immer so mache, auf wie viele Favoritenpunkte, wie sieht's aus, ganz okay. Zum Angeben auf Events. Zum Angeben, genau. Und da gibt es eine Letterbox, die sich Wissenschaft für musikalische Bücherwürmer nennt. Oh Gott. Von Gremeka und dem SH Nachtcacher. Nicht nackt, sondern Nachtcacher. Das ist langweilig. Hat 176 Favoritenpunkte, immerhin eine Quote von 71%. Und ist an der Uni. Und das ist gut, 71 ist aber schon schön hoch, ja. Ja, an der Uni. Und ich war natürlich an einem Wochenende da, wo da auch nicht viel Betrieb ist. Insofern ist es besser. Und ich fand ihn gut. Also erstmal ist es ein, besteht er nur aus einer Station und dem Final. Dann ist es ein Large, was ich schon mal wieder das geil finde. Das ist schon mal gut, ja. Large finde ich auch. Und das ist ein richtiger Large. Und dann die Schwierigkeit 3 und 1,5. Das heißt, du musst auch nicht wirklich viel machen, außer die Zwischenstation finden. Finde ich gut. Und diese Zwischenstation... Ich sag mal so, wenn man sich die Logs durchliest, dann ist man wahrscheinlich nicht der Einzige, wenn es mal ein bisschen länger mit der Zwischenstation dauert. Wie umschreibe ich jetzt, ohne großartig zu spoilern? Also sie ist eigentlich so offensichtlich, dass du, wenn du sie gefunden hast, die Zwischenstation, eigentlich den Favoritenpunkt schon vergibst. Weil du dich wirklich davor doof angestellt hast. Und ich kann mir vorstellen, wenn du in der Woche da bist und da rennen noch ein paar Studenten um dich herum, dann versuchst du dich ja doch ein bisschen mehr zu tarnen. Ja, klar. Und selbst am Wochenende, wo wirklich niemand war und ich in aller Seelenruhe nach dieser Zwischenstation suchen konnte und er schon schreibt, also nicht die Rattenfalle aufmachen und nicht die Beete zerwühlen und so weiter. Einfach mal hingehen und gucken. Ist schon geil gemacht. Also ist jetzt keine technische Spielerei. Hast du die Nummer schon genannt? Ja, hatte ich nicht, oder? GC50KVT. Und übrigens, oder die Cache-ID 171379 bei Open Caching. Wow. Also wenn es denn schon mal auch was für Open Caching zu melden gibt, müssen wir es ja auch mal tun. Genau. Und das Ding ist dann, also sagen wir mal so, wenn ihr keine Probleme bei der Zwischenstation habt, also bei der ersten Station, ist das Ding in, sagen wir mal, 5 Minuten erledigt. Aber da könnte es auch mal 15 Minuten nur da dauern. Und dann läuft man dahin, öffnet das und wird mit einem schönen Large, der auch gut gefüllt ist, nämlich mit cool. Büchern und mit Zeitschriften belohnt. Und das liegt alles so, dass es alles sauber machbar ist und man auch in dienstlich wertvoller Kleidung diesen Cache locken kann. Also mir hat er sehr gut gefallen. Ich sag mal so, nach einer langen Durststrecke von eher gewöhnlichen Caches mal was, wo man... Was vernünftig ist. Ich gucke, ich habe dann trotzdem nur mit 2 Sätzen gelockt. Also ich bin echt kein großer Schreiber beim Locken. Also wenn ich schreibe, die Big Box ist der Hammer, sehr schöne Letterbox, die ihre Favoritenpunkte zurecht verdient hat, TFCC und beste Grüße, dann ist das schon der Ritterschlag. Wieso ist jetzt oben die Zahl weg? Tja, weiß ich nicht. Jetzt können wir nicht mehr sehen, wie viel gepostet wurde. Zu viel. Wahrscheinlich läuft es bei 200 über. Ja, so 170 rum waren sie. Schieb doch mal das Ding nach rechts ein bisschen. Oh, ich schieb mal dein Ding ein bisschen nach rechts. Schieb mal mein Ding nach rechts. Meinst du das? Nee. Nee, doch nicht. Und klick mal drauf. Nee, zeigt er uns nicht mehr an. Nee. Auch nicht. Habt ihr nee, kaputt gemacht. Wir wollten nur gucken, wie viele Chat-Beiträge jetzt sind, aber jetzt zeigt das nicht mehr an, warum auch immer. Egal. Ja. Ach, dann haben wir die ja auch schon alle. Ja, wir haben alle. Mann, wir sind durch und das ist, ja, naja, es sind auch schon wieder 2 Stunden fast rum. Ja, da werden wir wohl nicht drunter kommen, diese 2 Stunden, das tut uns ja auch sehr leid. Naja, eigentlich tut uns das wirklich leid, aber ich wollte auch mal was Nettes sagen. Also nochmal, das ist so eine Art Laber-Podcast, den ihr hört, der das Thema Geocaching hat, ja? Also wir wollen euch weder euch erziehen noch irgendwas oder cool rüberkommen. Wir wissen halt, ja, dass wir es sind. Da siehst du, Frau Miss Marple ist auch Druch. Druch. Vermutlich durch. Durch. Haben wir jetzt was an Aussichten? Ja, der nächste dauert ein bisschen länger, ne? Der ist Ende August, hatten wir irgendwann. Den Termin hatten wir, glaube ich, schon irgendwie festgelegt, ne? Den hatte ich im Kalender. Den Termin haben wir schon festgelegt, richtig? Ja, weil du hast jetzt Urlaub 3 Wochen und ich habe dann die ersten 2 Augustwochen Urlaub. Und ja, eigentlich haben wir gar nicht. Ach doch, den haben wir festgelegt, aber wir haben vorher noch, ja, können wir ja sagen. Ja, klar. Wir haben ein Event eingereicht hier bei uns. Ja. Haben wir Bock drauf? Ja, wir machen jetzt das Terra. Das Terra, genau, ist in der Warteschleife. Ja. Deswegen bringt es euch auch nichts, wenn ich jetzt die GC-Nummer sage. Vermutlich, das beschäftigt. Nö, das bringt dir auch noch nichts. Bringt dir nichts, richtig. Das beschäftigt wahrscheinlich alle Reviewer, weil sie sind natürlich auch aufgeregt, wenn wir mal ein Event machen. Genau, und zwar exakt 30 Minuten, winke, winke. Hast du 30 Minuten angereicht? Nein. Achso, ich habe mal 2 Stunden angereicht. Das reicht auch. Das wird ein ganz einfaches Old-Style-Event. Ja, TJ, dir sage ich es natürlich nicht. Ihr könnt jetzt schon mal raten, wo das wohl stattfinden wird. Ach, Datum. Ja, Datum kann ich ja schon mal sagen. Jetzt 20. Muss ich mein, ne? Datum wäre der 20. nachmittags. 20. August, muss man dazu sagen. Ja. 20. August. Ich habe extra geguckt, dass da kein Mega in der Nähe ist. Nicht, dass sie das Mega noch verlegen wollen, weil wir mal ein Event machen. Weißt du, muss sich heute absprechen. Ja, klar. Terra gab es schon mal in Winsenluhe. Ja, nee, wir machen Terra. GC-Nummer, ja, kannst du ja nennen. Die Lusche kann er selber nachgucken, oder nicht? Ja, warte, ich muss mich einloggen. Dauert. Groundspeak ist halt immer so langsam. Wird auf jeden Fall Höhenluft. Ja, es wird gar nichts. Wieso, was ist denn am 20.8.? Da ist es noch warm, oder? Ja, kannst ohne Hose kommen, Polenpapier, ja, genau. Kein Problem. GC6MG02, es ist überhaupt nichts. Es ist total nervig hier. Geht ja auch, da war wirklich diese Karte und jetzt habe ich immer dieses Advertising in diesem Eng. Geht ja auch unten ohne, wird schon gefragt. Geht. Du musst dir da eigentlich gar keine Gedanken machen. Ich weiß ja, was du an dem Ort angezogen normalerweise hast. Also das Thema ist einfach ganz normales kleines Event. Wir haben uns überlegt, die Idee kam von dir, dass wir irgendwas, ja, einen Haschkuchen backen. Ja, wir backen viele Haschkuchen. Uns über Geocaching unterhalten und den einfach den Punkt mitnehmen. Ja, wer Bock hat, bringt auch ein bisschen Kuchen mit, um was zu trinken. Oder sehen wir irgendwas essen und trinken wir da schon vor Ort. Wir sind so bescheuert, wir müssen da ja auch hin. Ist dir das jetzt mal bewusst geworden? Aber wir wissen ja schon, wo wir parken können. Ja. Allerdings, guck mal, das ist in Dänemark mega. Tja, da werden, da machen wir das Land dicht, dann scheißen wir zu. Na, da können wir ja eine Live-Schalte hinmachen. Ja, Traveling Jack, das ist nicht nur zu weit weg, das ist für dich auch zu hoch. Das liegt in 9600 Meter, findet das statt. Nee, wie viele Meter waren das da oben? Genau, 9169 Meter. Und dann wisst ihr schon genau, wo es stattfindet. Siehst du, Poilettentapier nimmt uns mit, der fährt sowieso da bis zum GZ. Ja, ja, das geht auf den Berg, ganz oben. Ne? Da, wo der berühmteste aller berühmten, berühmtere aller tollsten Oscar-prämierten Filme stattgefunden hat. Wir dachten, das passt irgendwie so. Ich habe das übrigens nur grob mit Google Maps eingemessen. Also ja, reicht doch. Ja. Also der Berg ist ja nicht zu übersehen. Wir am besten über die Ostflanke hochkommen mit Basislager und aller Hütte. Das kennt man ja schon. Das könnt ihr aber auf dem Film genau angucken, wie man am besten hochkommt. Ich fahre einen Skoda Yeti. Ja, das passt doch. Ich habe übrigens ein paar Rechtschreibfehler reingebohrt. Oh, das ist da. Nur mal eben so. Ich werde dir schon einen Spruch, wem du das zum Korrektur gelesen kriegst. Den lassen wir raus. Der Messer ist auch da. Also, wer Lust hat, kann gerne vorbeikommen. Ne? Wie gesagt, wir werden, also ich werde 2-3 Kuchen mit dahin schleppen. Ja. 2-3, das setzt mich unter Druck. Ja, nee, ist kein Problem. Trinken bringt jeder selber mit. Irgendwie. Ich wollte eine Tüte Haribo mitnehmen oder was. Ach, wir werden das schon, wir sind Geocacher. Ich habe immer keinen Bock. Ich finde immer, ehrlich gesagt, diese ganzen Events, wo da immer aufgefahren wird, als wenn man im Restaurant sitzt, finde ich alles immer schwierig, schwierig, schwierig. Du, da haben wir echt eine lange, ja, ist klar, das ist jetzt auch mal ein bisschen. Ja, also die nächste Folge wird es dann immer erst Ende August geben, ne? Wer sich jetzt wundert, ist halt durch die Urlaubsphase gar nicht anders machbar. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass es eine Zwischenfolge geben wird, weil ich habe jetzt auch gar keine Lust, im Urlaub da was aufzunehmen. Vielleicht passiert das ja noch, keine Ahnung, aber ich glaube eher nicht. Das ist viel zu aufwendig. Jetzt müsst ihr mal in diesem Sommer etwas länger auf die nächste Folge warten, denke ich mal. Zack, Nachmacher. Ja, statt hot, hot, hot machen wir hi, hi, hi, das passt. Ja. Haben wir sonst noch irgendwas? Man soll ja nicht so schnell Schluss machen dann. Aktuell, ja. Wie fandst du Fußball gestern? Hast du nicht geguckt, ne? Doch, aber ich bin nach der Halbzeit dann ins Bett gegangen. Das war mir einfach zu spät. Ich bin irgendwie nach 20 Minuten ins Bett. Ich habe gesagt, ich bin ganz stark eigentlich, die Franzosen. Aber wird nichts, gehen wir ins Bett. Das war mir sowieso alles zu verbissen. Ich fand das so unglücklich, dass das dann jetzt aber gegen Portugal. Ich frage mich, was hat Portugal denen getan? Aber egal, das Fußballteam würde ja vorher. Das habe ich sowieso nie verstanden, was die sich da alle miteinander getan haben. Abbinder, genau, Abbinder. Wir brauchen einen Abbinder. Echt? Da ist das volle Heideblüte, ist ja geil. Da sind wir ja schon nicht alleine. Das ist ja schon mal gut. Da sieht man uns auch nicht so. Ja. Dann kommen wir mit unseren Rentnergängen da lang, weißt du? Die laufen ja dann immer. Ist dir schon mal aufgefallen, dass ältere Herrschaften immer so im modernen farblichen Grau bis Beige auflaufen? Ich weiß gar nicht warum. Das ist Hautfarben bei denen. Grau. Beige. Ja, aber die kaufen. Es gibt echt so Schuhe, Kleidung komplett grau bis beige. Die Hütte voll bis nach dem Emp. Da können wir gar nicht parken da. Eine Heidekönigin könnten wir wählen. Stimmt, wenn wir ein paar weibliche Geocacher haben, könnten wir eine Heidekönigin. Ich überlege mir, ob ich das Listing noch verändere, wegen die Heidekönigin. Ja, das stimmt. Wir werden. Wozu? Wir haben ja einen wandlungsfähigen bei dem Film dabei gehabt. Den werden wir diesmal zur Heidekönigin umbauen. Ja, wahrscheinlich kommt dann nur eine Frau und die wird dann die Heidekönigin. Heidemöpse. Boilettentatte, hier kommt ein paar Möpse versehen und ist er die Heidekönigin. Das kriegen wir schon hin. Krümel. Ja, stimmt. Also, das stimmt. Also, stimmt. Wer da wirklich Lust so hat, falls hier jetzt auch einer dabei ist und das hört, parken ist natürlich alles ein bisschen schwierig, dann müsst ihr euch selbst was suchen. Also, wir werden auch keinen Waypoint, nichts mit angeben. Das muss schon, wir sind Geocacher. Und ich glaube, mindestens musste man anderthalb Kilometer locker, ne? Oh Gott, habe ich da überhaupt die Terrainwertung und die Schwierigkeit richtig eingeschätzt? Ja, da guck dir das mal an. Also ich glaube, anderthalb bis zwei Kilometer musst du mindestens zu Fuß gehen, sonst wirst du nichts. Ja, deswegen habe ich, und dann diesen Anstieg, deswegen habe ich ja 2,5 gemacht. Das war ein ganz schönes Stück bis dahin, also so ist es nicht. 3 Kilometer, sagt Frühling. Toiletten gibt's genau. Gar nicht. Also das ist der dichteste Weg, 3 Kilometer. Toiletten! Ja, da kannst du in der Heide kacken. Da ist nicht mal ein Baum, hinter den du dich setzen kannst. Bring eine Tüte mit. Ja, stimmt, das ist Heide. Da ist nichts mit Toiletten. Irgendwelchen Toiletten. Ja, da könnte man da alles noch einführen. Ja, ich überlege mir noch, ob ich Lust habe. Ja, wenn das Wetter schlecht ist, machen wir einen Heidemops ran. Das ist gut. Nee, ich habe ja schon geschrieben, bei schlechtem Wetter treffen wir uns unten in dem Schutzhütte. Ja, stimmt, in der Schutzhütte. Und bei Gewitter könnt ihr alle zu Hause bleiben. Im sogenannten Basislager auch genannt. Basislager. Ja, war es da. Das hatten wir Basislager genannt. Ja. Ja, so wünschen wir dann jetzt allen einen schönen Urlaub. Schickt uns viele Karten. Ja. Das ist sehr wichtig. Ja, und mehr fällt mir noch nicht ein. Du siehst ja, schreibt ja, jetzt läuft das hier aus dem Ruder. Oder? Ja, genau. Seitdem die Zahl weg ist. Seitdem die Zahl, können wir nicht mehr gucken. Das ist ja völlig beknackt. Ne? Ab 150 irgendwann ist die Zahl verschwunden. Ich weiß auch nicht, wieso. Die stand hier hinter. Und wenn du mal rein. Guck mal, einmal drauf geklickt, ist sie weg. Hätte ich nicht anklicken dürfen, wa? Nee. Ah, wahrscheinlich kann man hier über View irgendwo. Ich will es lieber nicht anklicken. Wer weiß, was dann alles passiert. Gibt es einen Banner? So, jetzt ist gut, jetzt läuft es wirklich aus dem Ruder. Wir wünschen dann allen alles Gute und jetzt dauert es ein bisschen länger bis zur nächsten Folge, aber es gibt eine nächste Folge. Ist doch auch schon mal was wert, oder? Ja. Alles klar. Jetzt muss ich mal aufstoßen. Siehst du, schönes Mikro. Schön. Das ist ein schöner Abbinder. Nochmal. Tschüssi, habt einen schönen Urlaub. Ne? Genießt das tolle Wetter. Wie gesagt, heute hier oben 30 Grad Sonne. Genau. Wir wussten eigentlich wie immer im Norden. Und wir wussten. Ist, vorhin, als wir diesen Monsunregen hatten, ne, gucke ich raus, so nach 10 Minuten fiel mir auf, dass ich ein Schiebedach auf habe. Beide Sitze schön überspült. Ey. So, alles Gute dann, ne? Schönen Urlaub und man hört sich und sieht sich. Ich mache jetzt hier schon mal 1000 Mics aus, zack. Und jetzt machen wir noch Mixer leer aus, zack. Ja. Ja, will ich auch rekorden. Ach, jetzt rekordet er. Guck mal, jetzt fängt er wieder an. Siehst du das? Der zählt das nur bis. Der zählt das aber nur bis zum roten Strich. Das heißt, wir hatten mehr. Dann waren das sogar noch mehr, ja. Und er zählt tatsächlich, wenn die so rausgehen, zählt er nicht mit. Siehst du, weil er hat jetzt gerade. Nee, nur die Statusmeldung ist da aus, genau. Das ist der Fun. Warum hat er denn den roten Strich da dazwischen? Oh, wir und Technik, ey. Vielleicht ist irgendwo eingestellt, dass er dann an der Stelle das, den Lock zumacht. Da müsstest du jetzt eigentlich nochmal einen Beitrag schreiben, der rote Strich. Ich glaube dir, wenn du dieses IRC reinpackst auf die Seite, du hast sie wieder die Kommentare. Die was? Die Kommentare. Du musst ein Nerd-Thema reinschmeißen, hast du viele Kommentare. Ja, das hast du sowieso, das stimmt. Vielleicht sollte ich mal drüber schreiben, wie man mit dem iPhone catcht. Stimmt, das hatten wir noch gar nicht. Ja, das wäre auch nochmal ein Thema. Weil im Moment habe ich auch gar nicht so große Themen. Jetzt habe ich alles, was ich so schreiben wollte, auch geschrieben. Da bin ich eigentlich relativ durch im Moment. So. Bis zum 20.08. auf dem Gipfel der Gefühle. Das müsste ich mir natürlich erst noch mal, das müsste ich mir eigentlich noch patentieren lassen, ne? Bevor ich da eine App empfehle, wie ich ja Kohle dafür habe. Ja, von nix kommt nix hier. Wie kommt er auf Stromausfall? Im Podcast-Keller? Ja, weil wir zugemacht haben. Ach so, weil wir uns dann hier nicht hinsetzen. Ja, das ist halt so. Naja. So, aus ist. Jetzt reicht's. Langer Abend. Oh, ich bin sowieso so müde. Jetzt kann ich den zuklicken. Vorher ging das nicht. Das ist ja seltsam. Das war heute echt dieses Veranstaltung. Ist das die Türkei? Oder was ist das? Türkei, ne? Nee, das ist Lissabon. Das ist Lissabon? Ja. Sehr geil. Siehst du da hinten an dieser Brücke? Die sieht aus wie die in San Francisco. Ja, ich dachte, das wäre in Türkei, die irgendwie. Diese Bosporus-Scheißbrücke da. Nee, die sieht, also. Ich erkenne ja nichts. Ich erkenne auf dem Bild nur zwei rote Fehler. Ja, sorry. Klar. Aber insgesamt ist Bosporus ist viel kleiner. Hatte ich vorher auch gar nicht gedacht. Aber ist echt. Da ist Lissabon eine ganze Nummer größer. Okay. Weil der Bosporus war echt schöner. Du bist durch hier, ne? Ja. Das wäre